Jesus, wir danken dir, dass deine Fluten nicht an den Gemeindemauern Halt machen, Herr, sondern dass sie überschwappen, Herr, überschwappen in die Gesellschaft, Herr, überschwappen, Herr, in die unterschiedlichen Bereiche, Herr, der Gesellschaft, Herr, in die unterschiedlichen Gruppen, Herr, in die unterschiedlichen Bereiche, Herr, von Medien, von Schulen, von Geschäft, von Politik, Herr, danke, Herr, Herr, in die Gesellschaft hinein, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Herr, dass diese Fluten, die du hier an diesem Wochenende, Herr, aktiviert hast, Herr. Danke, Herr, dass sie überfluten, Herr. Überfluten, Herr. Überfluten. Oh, sieh es mal, überfluten. Was in alle Bereiche, in alle Bereiche, in alle Bereiche, in alle Bereiche, in alle Bereiche, in alle Bereiche. In alle Bereiche. Halleluja. Aber weißt du, Gott sendet dich aus, Gott sendet mich aus. Jeder in seinen Bereich des Einflusses hinein. Jeder in seine Einflusssphäre hinein. Und dort gehen diese Ströme lebendigen Wassers mit dir, sie fließen aus dir heraus. Dort bist du Licht, dort bist du Salz, dort bist du ein Zeuge. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Zu Hause, am Arbeitsplatz, auf Reisen und bis an die Enden der Erde. Halleluja. Halleluja. Und der Heilige Geist hat mir gerade, als ich im Lobpreis hier unten stand, hat er mir insbesondere drei Gruppen von Menschen gezeigt, die er heute Abend speziell nochmal salben möchte oder einfach auch wirklich eine Bestätigung geben möchte, einen speziellen Mantel freisetzen möchte, aber für diesen Bereich. Und das eine war, Menschen für die Geschäftswelt, Menschen für die Wirtschaft, Menschen, die wirklich eine Berufung haben. Ich spreche jetzt davon, wirklich eine Berufung im Wirtschaftsleben, ihren Stand einzunehmen für Jesus, ganz speziell auch wirklich in einer pionierartigen Weise. Ja, Firmengründer, Leute, die in der Wirtschaft Positionen einnehmen, um wirklich etwas zu verändern an entscheidender Stelle, Berufungen Gottes. Gott hat einige hier berufen, in diesen Bereich hineinzugehen und dort wirklich ihren Stand als Sohn Gottes einzunehmen. Und Gott möchte dir heute Abend etwas Spezielles mitgeben. Er möchte nämlich seine Weisheit mitgeben. Er möchte dir seine Kühnheit mitgeben, seine Stärke mitgeben. Also auch seine Stärke, gegen den Strom zu schwimmen. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Da brauchst du Power. Weißt du, ihr werdet Kraft empfangen. Ist auch Kraft, um gegen den Strom der Zeit oder deiner Umgebung oder was auch immer es da mag sein. Du bist vielleicht mit Korruption beschäftigt oder konfrontiert oder mit unlauteren Praktiken oder was auch immer. Da brauchst du Power, da brauchst du innere Stärke, um dem zu widerstehen und gegen den Strom zu schwimmen. Und heute Abend möchte Gott dir neue Power geben. Ich möchte einfach mal fragen, wer ist heute Abend hier und du hast irgendwo einen Stand? Einfach in der Geschäftswelt. Du hast da irgendeinen Stand. Ich spreche jetzt nicht davon, dass du eine Vision dafür hast, sondern ich spreche davon, du hast da in irgendeiner Form einen Stand. Lass mal die Hände sehen. Einfach egal, was es ist. Du verstehst, was ich meine. Okay. Halleluja. Kommt ihr einfach mal gerade hier nach vorne. Gott möchte einfach euch was mitgeben heute Abend. Irgendwie etwas, was überfließt. Einfach kommt einfach hier dazu. Die anderen können einfach bleiben. Wir können euch einfach dazwischen stellen. Aber lasst ihr einfach da vorne die erste Reihe einfach kurz. Halleluja. Weil Gott möchte euch was mitgeben. Oh, danke Jesus, Gott möchte euch eine Zuteilung mitgeben, wirklich euren Mann, eure Frau zu stehen, aber in dem Bereich, wo er euch gesetzt hat, Halleluja, mit Weisheit, mit Klarheit, auch mit prophetischer Einsicht, wirklich zu sehen, wo ist das entscheidende Rädchen, an dem gedreht werden muss, wirklich zu sehen, ja, was ist der Schlüssel, vielleicht bist du mit schwierigen Situationen konfrontiert, was weiß ich, Probleme, Insolvenz, was auch immer, Gott wird dir Weisheit geben, Gott wird dir prophetische Sicht geben, um durchzugehen und siegreich zu sein und wirklich ein starkes Zeugnis für den Herrn. Halleluja, Halleluja, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Halleluja, streckt einfach mal eure Hände aus. Oh, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Ich werde euch jetzt nicht all die Hände auflegen, aber ich glaube, dass der Heilige Geist eine Impartation hat für jeden Einzelnen von euch, aber für das Geschäftsleben, für diesen Bereich, in Jesu Namen. Danke Vater für diese Söhne und Töchter, Herr, die du gestellt hast in diesen Bereich, Herr, die du gestellt hast in die Wirtschaft, Herr, die du gestellt hast in Unternehmen, Herr, die du gestellt hast in Firmen, Herr, die du gestellt hast in Startups, Herr, Herr, in neue Pionierwege, auch für Dinge, wie Dinge gemacht werden, Herr. Halleluja. Herr, Erfindungen, Herr. Oh, oh, Kreativität, Herr. In dem Namen Jesus, Herr, ich setze es frei, Herr. Oh, ich sage, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, Jesus. Jesus. Oh, das ist eine Salbung. Ja, ich sehe wirklich, um einige kommt wirklich eine apostolische Salbung für die Geschäftswelt, für das Geschäftsleben, wirklich Dinge pioniermäßig anzustoßen. Oh, in Jesu Namen, Vater, ich setze es frei. Ich setze diese Schubkraft jetzt frei. Halleluja, ich setze diese Schubkraft frei, die Dinge voranbringt. Ich setze diese Schubkraft frei, die Dinge durchbricht, Herr. Ich setze diese Schubkraft frei, die Dinge auch, wo keiner es vielleicht sieht, wo keiner es glaubt. Aber einfach diese Power, die sagt, jawohl, das kriegen wir durch. Das machen wir, weil Gott hat gesprochen, Gott hat mir es gezeigt, Gott hat mir den Plan gegeben und dieser Plan kommt durch. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke, Herr, für jeden, Herr, jeden Mann und jede Frau, Herr, die du berufen hast, Herr. Danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke für den Geist der Weisheit und der Einsicht, Herr. Danke für den Geist der Klarheit. Halleluja, Halleluja. Ich sehe, wie er durch Bilder zu dir spricht, durch Eindrücke zu dir spricht, wirklich, dass du einfach Dinge bildhaft vor Augen siehst und es ist wie so ein Blueprint, wie so eine Blaupause oder ein Plan oder was auch immer, wo er dir einfach Dinge zeigt. Es kann auch eine Erfindung sein, was auch immer, aber einfach, ich sehe einfach, er möchte wirklich in dir, in deinem Inneren, ich glaube, dass du es schon auch weißt, dass du dir ein Stück weit eine Gabe hast, auch Dinge zu sehen, ja? Okay, und er möchte es verstärken in Jesu Namen und er wird es benutzen, einfach auch für dein geschäftliches Leben in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen, empfange es jetzt. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, für diese Söhne und Töchter, Herr. Danke, Herr, für Klarheit, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke auch, Herr, für Integrität, Herr. Dass sie mit Integrität stehen, Herr. Herr, dass sie keine Kompromisse machen mit dem Geist der Welt. Danke, dass du ihnen die Klarheit und die Kühnheit gibst, Herr. Josua 1, Vers 8, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott. Wenn du keine Kompromisse machst mit seinen Maßstäben, wenn du keine Kompromisse machst mit ihm, mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Oh, in Jesu Namen, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich habe eine zweite Gruppe gesehen. Ihr könnt aber bleiben, wo ihr das seid. Das ist kein Problem. Aber ich habe eine zweite Gruppe gesehen. Und zwar Leute, die eine Berufung haben, wirklich im politischen Bereich dort hineinzugehen. Das ist eine ganz heiße Sache. Halleluja. Aber Gott hat Leute berufen. Weißt du, er hat seine, ich sag mal, seine James Bond Geheimagenten. Halleluja. Die er platziert, strategisch platziert. Und du brauchst wirklich Weisheit, auch gerade für diesen Bereich, du brauchst Weisheit, wirklich deinen Stand einzunehmen, klar zu bleiben und trotzdem stehen zu bleiben und ja, Halleluja. Also, ich sage mal so, ich beneide dich nicht für diese Berufung, aber wenn Gott dich berufen hat, Halleluja, dann ist es wunderbar, dann ist es stark. Wer ist hier im Raum und du spürst eine Berufung in diese Richtung? Okay. Oder du bist schon in diesem Bereich. Okay, könnt ihr mal nach vorne kommen, ganz kurz? Ich möchte euch einfach salben. Halleluja. Einfach die Kraft und die Kühnheit Gottes, oh, die Klarheit Gottes über euch freisetzen, in Jesu Namen. Und danke, Herr, für eine göttliche Nüchternheit und göttliche Klarheit und göttliche Weisheit, Herr, und göttliche Autorität, Herr, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ja, und ich setze auch noch bei einigen anderen die Kühnheit frei, wirklich da auch teilweise ihren Stand wirklich einzunehmen. Manchmal sind die Grenzen fließen zwischen Politik und Nicht-Politik, aber ich setze es wirklich frei, denn dass du deinen Stand einnimmst. Streck einfach eure Hände aus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Stärke, Herr. Oh, danke, Herr. So wie es im Wort Gottes steht, er macht deine Stirn hart wie Kiesel, aber dein Herz bleibt weich. Aber er macht dich klar, er macht dich standfest, er gibt dir Entschiedenheit. Halleluja. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, oh, in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ist noch jemand, der da in diesem Bereich ist? Dann kannst du noch herkommen. Halleluja, okay. Okay, wir setzen noch weitere frei. Ja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Ich hatte eine dritte Gruppe gesehen. Und das ist eine etwas größere Gruppe. Aber ich glaube, dass sie nicht weniger Power und Standfestigkeit braucht in dieser Zeit. Und zwar ist es die Gruppe all der Eltern, die Kinder haben, von 0 bis zum Ende der Schulpflicht. Weil ihr Eltern, ihr seid in dieser Zeit besonders herausgefordert, wirklich euren Stand einzunehmen, auch wirklich eure Schutzfunktion für eure Kinder, dass Dinge einfach, mit denen sie konfrontiert sind, teilweise schon im Kindergarten, manchmal in der Schule oder wo auch immer, von außen einfach die auf die Kinder, die ihr großzieht, einströmen, wirklich in einer gesunden Weise, wirklich eure Schutzfunktion wahrzunehmen. Nicht in Angst, ja, nicht in Angst, weil Angst ist nie ein guter Ratgeber, sondern in dem Bewusstsein, der, der größer ist, lebt in euch. Amen. Und wenn die Kinder unter eurer Autorität sind, weißt du, ganz egal, was von staatlicher Seite oder wo auch immer herkommt, ich sag dir, Gott hat den Eltern die Kinder anvertraut und sie haben Autorität. Amen, sie haben Autorität. Und du kannst sagen, hey, diese Geister, zum Beispiel Gender-Ideologie oder Perversion, Unreinheit, all diese Geschichten, Drogen, was auch immer es ist, Süchte, Internetsucht, ja, Pornografie, so, all diese Dinge, die auf die Kinder und Jugendlichen einströmen, sie kommen nicht an meine Kinder ran, in Jesu Namen. Halleluja. Wir sagen jetzt gemeinsam, komm, lass uns da mal eins machen, streck einfach eure Hände aus. Lass uns wirklich sagen, ja, wir machen uns da eins, in dem Namen Jesus. Wir richten einen feurigen Ring und Schutzwall auf um unsere Kinder und wir sagen im Namen Jesus nichts, kein Geist, keine Macht, keine Verführung, keine Lüge, keine Täuschung, keine Versuchung kann diesen Schutzwall durchdringen in dem Namen Jesus. Und Vater, in dem Namen Jesus setze ich jetzt deine Autorität frei über diesen Eltern, Herr. Deine Autorität gegen den Strom zu schwimmen, Herr. Deine Autorität, auch ihre Autorität wahrzunehmen, auch gegenüber ihren Kindern, ihnen von klein auf den Weg zu zeigen, wie es in deinem Wort heißt. Lehre einen Knaben seinen Weg und er wird nicht davon weichen, wenn er ein Mann ist. Herr, ich setze es frei in dem Namen Jesus, Herr. Herr, diese Klarheit, diese Autorität für jeden einzelnen dieser Eltern in dem Namen Jesus, für die Väter genauso wie für die Mütter. In Jesu Namen. Danke, Vater, für diese Autorität, Herr. Danke, Vater. Oh, danke, Jesus. Stärke, Stärke, Stärke, Stärke, Stärke, Stärke, Stärke, Stärke. Oh, Stärke, Stärke, Stärke, Stärke, Stärke, Stärke. Oh, Stärke, Stärke, Stärke. Oh, Stärke. Oh, Stärke und Autorität. Oh, Klarheit. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für prophetische Sicht. Oh, wo Gott dir wirklich zeigt, auch prophetisch, was deine Kinder machen. Halleluja, dass deine Kinder wissen, hey, da Mama und Papa hören Gott. Und wenn ich Blödsinn mache, dann bleibt ihnen das nicht verborgen. Halleluja. Nicht, dass sie Angst haben vor dir, aber dass sie eine gesunde Ehrfurcht haben. Dass sie eine gesunde Ehrfurcht vor Gott haben. Dass sie wissen, hey, Gott ist da. Gott sieht mich. In Jesu Namen. Ja, ich setze diese prophetische Sicht frei. In Jesu Namen, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, streck einfach aus. Gott stärkt dich einfach. Weißt du, das ist ein Überfluss. Das ist eine Stärke. Aber in deine Familie hinein. Oh, der Heilige Geist übernimmt deine Familie. Der Heilige Geist übernimmt die Kontrolle über deine Familie. In Jesu Namen. Halleluja. Und ich setze eine neue Leichtigkeit frei, Herr. Dass es mit Leichtigkeit geht, Herr. Oh, danke, Herr. Du gibst doch den Müden neue Kraft, Herr. Oh, da wo Leute müde geworden sind, Herr, einmal, weil es einmal scheinbar nicht funktioniert hat, sagen wir jetzt in Jesu Namen, neue Kraft, neue Kraft, neue Kraft. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Woohoo. Oh, wow. Wow, this is the power. Bam! Shakarara Sakarada. Oh, Shakarada. Oh, Shakarada. Ich werde Sie jeden die Hand auflegen, aber einmal streckt auf eure Hände aus. Danke, Vater, für starke Väter und Mütter, Herr. Danke, Herr, für Kinder, Herr, die aufwachsen, wirklich in der Ehrfurcht vor Gott und in der Liebe zu Gott. Und in der Kraft Gottes und in der Gegenwart Gottes, Herr. Danke, Herr, dass du die kommende Generation hervorbringst als eine Generation, Herr, die wirklich, Herr, vollendet, was du begonnen hast vor 2000 Jahren, Herr. In Jesu Namen, Herr, wir beten, Herr, für eine Generation, Herr, Herr, die wirklich, wirklich die Entrückung erlebt, Herr, in Jesu Namen, Herr, weil sie wirklich voll durchziehen, Herr, in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Heiliger Geist. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wer ist deine Frau? Okay, hol sie mal her. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Streck dich aus, streck dich aus, streck dich aus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke für dein Werk. Oh, ja, mehr, mehr, mehr. Oh, ich spüre, der Heilige Geist fällt nochmal. Fällt nochmal, fällt nochmal. Und auf alle diese Väter und Mütter dort in diesem Bereich jetzt. Streckt euch aus. Empfangt es in Jesu Namen. Wow, da ist es. Yes. Oh, komm, lass uns Jesus die Ehre geben. Oh. Oh. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich glaube, dass Jesus gerade jetzt noch mal einigen ganz persönlich begegnet. Und ich wurde gerade erinnert an die Geschichte, wo Maria Magdalena an der Gruft bei Jesus steht und weint, weil der Körper von Jesus weg ist. Und der Engel kommt, sie sieht einen Engel da sitzen. Einen bei den Füßen, wo der Leib von Jesus gelegen hat, und einen beim Haupt, zwei Engel. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war, obwohl sie ihn ja kannte. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Und sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus begegnete Maria, aber zuerst erkannte sie ihn gar nicht, obwohl sie ihn eigentlich kannte. Aber ihre Augen waren noch nicht offen. Aber in dem Moment, wo Jesus ihren Namen nannte, wurden ihre Augen aufgemacht. Und ich hatte gerade den Eindruck, dass Jesus schon die ganze Zeit hinter einigen hier steht, wirklich so, wirklich auf Schulterblick hinter einigen hier steht. Du hast ihn nur noch nicht erkannt. Aber gerade jetzt ist nochmal wirklich so ein Moment, so ein heiliger Moment der Intimität, wo er deinen Namen ruft und wo er sagt: Andreas. Wo er sagt: Cornelius. Wo er sagt: Harald. Wo er sagt: Jutta. Wo er sagt: Astrid. Wo er sagt: Cornelia. Wie auch immer du heißt, er spricht dich an, und plötzlich werden deine Augen geöffnet und du merkst, er ist da. Er berührt dich. Er berührt dich gerade jetzt. Du hast eine Begegnung mit ihm. Gerade jetzt. Es sind Begegnungen im Raum. Begegnungen mit Jesus. Begegnungen mit Jesus im Raum. Begegnungen mit Jesus im Raum. Er begegnet dir. Sieh ihn. Sieh ihn dir begegnen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, er spricht zu dir. Gib ihm einfach diesen Moment. Gib ihm diesen Moment. Okay. Und dann sag nochmal zu jemand irgendwo in deiner Nähe, während du zum Platz gehst oder dich hinsetzt oder einfach jemand, der neben dir sitzt, sag einfach nochmal: Eine Dosis vom Heiligen Geist ist nicht genug für dich. Okay? Eine Dosis vom Heiligen Geist ist nicht genug für dich. Er hat mehr für dich. Sag ihm, er hat mehr für dich. Drück ihn einfach nochmal. Sag: Hey, er hat mehr für dich. Er hat mehr für dich. Halleluja. Er hat mehr für dich. Er hat mehr für dich. Halleluja. Wow. Puh. Wie viele von euch sind froh, im Obersaal zu sein? Wie viele von euch wollen immer im Obersaal bleiben? Okay, die gute Nachricht hast du heute Nachmittag gehört, du bist da. Du bist da, versetzt an himmlische Orte im Geist. Das ist dein Platz. Du kannst immer, immer dahin zurückkommen und trinken. Halleluja. Preist den Herrn. Wie viele von euch freuen sich auf das, was Gott durch seinen Propheten heute Abend sagen und tun möchte? Halleluja. Lass uns Bobby Connor nochmal herzlich willkommen heißen. Welcome Bobby back. Halleluja. Praise God. I turn it over to you. Joshua is going to translate for you. Wow, okay, good. Okay. All right. All of that and it's legal. You know what I mean? Sorry? Don't you love the Holy Ghost? Liebt ihr nicht den Heiligen Geist? Yeah. Oh, he's on one mission. Er hat eine Mission. To glorify the Lamb of God. Das Lamm Gottes zu verherrlichen. That's exactly right. He said, Jesus said, he shall glorify me. Jesus hat gesagt, er wird mich verherrlichen. Well, we're glad you're here. Ich bin froh, dass ihr alle hier seid. Guess when you made your decision to come here. Überlegt mal, wann ihr eure Entscheidung getroffen habt, hierher zu kommen. The Bible right here says. Die Bibel sagt. All of our days. Alle unsere Tage are written in his book, sind in seinem Buch geschrieben, before we've ever lived a single one of them. Bevor wir auch nur einen Tag davon gelebt haben. So somewhere back there in eternity past, also irgendwo da in der vergangenen Ewigkeit, Father God picked up his pen, hat der Vater seinen Stift genommen and wrote that you would be in this building today. Und hat niedergeschrieben, dass du heute hier sein wirst. I like that, don't you? Ja, das gefällt mir, dir nicht? All of our days, alle unsere Tage, are written in his book, sind geschrieben in seinem Before Buch, we've ever lived a single one of them. Bevor wir auch nur einen Tag davon gelebt haben. If one thing that people need, eine Sache, die Menschen brauchen, they need a sense of purpose. Ist, sie brauchen einen Sinn für Bestimmung. What am I here for? Warum bin ich hier? We're here to glorify him. Wir sind hier, um ihn zu verherrlichen. We're here to spread the gospel all over the earth. Wir sind hier, um das Evangelium in die ganze Welt zu verbreiten. One time Jesus walked up to me. Einmal ist Jesus auf mich zugekommen. And here's what he said. Und das hat er mir gesagt. Bobby, I give you my personal permission. Ich gebe dir persönlich die Erlaubnis, to attempt to exaggerate what I'm about to do. Zu versuchen, das zu übertreiben, was ich tun will. So I said to him. Also habe ich zu ihm gesagt. I'll need a verse for that. Da brauche ich aber einen Vers für. He said to me, no problem. Und er hat mir gesagt, nee, kein Problem. Ephesians 3, 20 and 21. Epheser 3, 21. Now unto him, zu ihm, that is able, der fähig ist, to do exceedingly abundantly above, über alles andere hinaus, all we could ask or even dare to imagine, zu tun, mehr als wir bitten oder erdenken könnten. I want us to take the lids of limitation off. Ich möchte, dass uns diese Begrenzung weggenommen werden. God can do anything. Gott kann alles tun. Listen, he really can. He can light this fire. Er kann alles, er kann das Feuer hier entzünden. Ja. Ja. I'm telling you. Ich sag's euch. Sometimes we'll be preaching and a big ball, a glory ball will appear. Manchmal, wenn ich predige, taucht da so ein riesen Herrlichkeitsball auf. Ask Bill Johnson about it. It was in his church. Bill Johnson hat es in seiner Gemeinde auch schon erlebt. Up there in Bethel. In Bethel. Bill was sitting on the front where pastor is. Bill saß ganz vorne wie der Pastor. I said, "Why, Bill? One day there'll be a glory cloud right here." Und ich habe gesagt, Bill, eines Tages wird hier eine Herrlichkeitswolke sein, genau da. It's appeared and several million people have watched it over TV. Also es ist aufgetaucht und viele Millionen Menschen haben es auch über Fernsehen gesehen. I like when God does supernatural things. Und ich mag das einfach, wenn Gott übernatürliche Dinge tut. A lot of people are afraid of the supernatural. Viele Leute haben Angst vor dem Übernatürlichen. Just to be honest with you, the supernatural should be natural for you. Ja, aber um ehrlich zu sein, das Übernatürliche sollte natürlich für dich sein. I'm gonna tell you some stories, okay? Ich werde euch jetzt ein paar Geschichten erzählen. Now, God is up to something. Weil Gott hat was vor. I live in Texas and also North Carolina. Ich lebe in Texas, aber auch in North Carolina. I was driving down the road, und dann bin ich die Straße entlang gefahren, in my pickup truck, in meinem Pickup Truck. And the Lord said, Bobby. Und der Herr hat mir gesagt, Bobby. I said, yes, Lord. Und ich habe gesagt, ja, Herr. He said, I want you to pull over to the side of the road. Ich möchte, dass du hier an die Straßenseite ranfährst. And get out of the truck. Und aus deinem Truck aussteigst. Walk over to the fence. Und barbed wire fence. Zu so einem Stacheldrahtzaun hinläufst. Because those cows want to talk to you. Weil diese Kühe möchten mit dir sprechen. I said, what? Und ich habe gesagt, was? Pull over. Fahr rechts ran. Go to the fence. Geh zu dem Zaun. Those cows want to talk to you. Die Kühe möchten mit dir sprechen. I've been in this long enough to know obedience is better than sacrifice. Und ich bin hier lange genug drin gewesen, um zu wissen, Gehorsam ist besser als Opfer bringen. Und Pull the truck over. Ich bin rechts rangefahren. I get out of the truck. Ich bin ausgestiegen. The cows are about 50 or 60 cows out there. Und das sind so 50, 60 Kühe. Maybe 400-500 yards away. Vielleicht so 400-500 Meter weg. Here they come running. Und die sind angerannt gekommen. That's not unusual. Most of the time they think someone's going to feed them. Weil das ist nicht jetzt ungewöhnlich, weil oft denken sie dann, jetzt gibt's was zu essen. Here they come running with such intensity. I've never seen anything like it. Aber die sind mit so einer Intensität gerannt. Ich habe das nie gesehen. Watch this. Schau dir das an. Those cows came running, and I'll never forget the look in their eyes. I've never seen anything in my whole life like it. Die sind angerannt gekommen, und ich werde diesen Blick in meinem Leben nie vergessen. And they're running, and they're running right to the fence, right like this. Die laufen direkt auf den Zaun zu. And they've got a look in their face like you couldn't imagine. And here's what they said. They said it, and I understood it. Here's what they said. It's you. It's you. It's finally you. Also, die sind auf mich mit diesem Blick zugerannt, und dann haben sie es gesagt, und ich habe sofort verstanden. Es bist du endlich, du bist es. I said to God. Und ich habe Gott gesagt. What do those cows know about me that I don't know about myself? Was wissen diese Kühe denn über mich, dass ich über mich selbst nicht weiß? Here's what they know. He said, they know timing more than you do. Und er hat gesagt, die wissen mehr die Zeiten als du. See, your Bible says the whole creation is groaning and travailing, wanting the manifestation of the sons of God. Weil in der Bibel heißt es, die ganze Schöpfung erwartet das Offenbarwerden der Söhne. And that's what they recognized. Und das the manifestation of the sons of God. Diese Offenbarung. We need to start understanding this thing's winding up. Und wir müssen verstehen, dass das passiert. Yeah, I'm telling you, we have got to get busy about winning the harvest. Und wir müssen echt uns echt damit beschäftigen, die Ernte einzunehmen. But anyway, my sons will say, Daddy, don't tell them cows talk to you. Meine Söhne würden mir sagen, Papa, sag ihnen nicht, dass Kühe zu dir gesprochen haben. Those cows talk to me. Aber sie haben zu mir gesprochen. Can I tell you another story? Sure, Bobby, go ahead. Kann ich dir noch eine andere Geschichte erzählen? Y'all are drunk enough to listen now, you know what I mean? Ihr müsst zuhören, und aber ja. Here's what happened. Das ist passiert. I love birds, little birds and stuff. Ich liebe so Vögel, auch vor allem die kleinen. So I was feeding the little birds up at my home in North Carolina. Und da habe ich bei mir zu Hause in North Carolina die Vögel gefüttert. Bird feeders hanging off the bushes, you know. Und die sind da in den Büschen. And so I had a big bucket of feed going to feed the birds. Und ich hatte dann ganze Tasche voll Futter, um die zu füttern. I was in a real big rush because of time, so I'm running like this. Und ich war eigentlich in Eile. And it startled the birds. Und das hat die Vögel irritiert. They all just flew away. Und die sind einfach weggeflogen. Yeah. And there I'm standing there, and I had the saddest feeling in my heart. Und dann stand ich da, und ich war traurig. Because those birds saw me as a predator, not a benefactor. Weil die Vögel haben mich als ein Beutetier und nicht als jemanden, der ihnen was Gutes they tut. They flew out in the woods. Und sind in die and in den Wald I was sad. Und ich war traurig. I looked up in the tree. Ich habe in den Baum hochgeschaut. There's one little bird left. Und da war noch ein Vogel übrig. About like that. Der war so groß. He's hanging on the bark of the tree, looking down at me. Er hängt da an dem Ast und schaut so runter. So I spoke to the bird. Und dann habe ich zu dem Vogel gesprochen. Look out now. Gesagt, I spoke to the bird. Ich habe zu dem Vogel gesprochen. And I said to the bird. Und ich habe dem Vogel gesagt, please tell them I meant them no harm. Bitte sag denen, dass ich denen nichts Böses will. The little bird goes. Watch this now. Und er hundreds so of the birds flew back out of the woods. They landed on me. They landed on my arms. They landed on my shoulders. They're all around me. See? Und dann sind hunderte von Vögeln einfach zurückgeflogen gekommen, sind auf mir gelandet, auf meiner Schulter, überall. You say, well, What is that about? Timing. See, when the Lord restores the kingdom, they will not be a predator spirit. A child can play with a snake. A lion can lay down with a lamb. Weil es heißt, wenn das offenbar wird, dann wird einfach dieser Beutegeist oder Beutetiergeist weg sein. Dann wird ein Kind mit einer Schlange spielen. So, I got another story. Ich habe noch eine andere about Geschichte. Nature knowing more about timing than we do. Die Natur versteht mehr über Timing als wir. Yeah, I live up there and ich lebe dort. Coming down off my porch in a hurry. Ich komme von meiner Veranda runter. Ich war ganz in der Eile. Almost stepped on a baby rabbit, little bunny rabbit. Ich bin fast auf so einen kleinen Hasen getreten. It took off running like you couldn't imagine. Und es ist weggerannt. Das konntest du gar nicht sehen. I said to the bunny. Und ich habe dann zu dem Hasen gesagt: Stop. Halt. I won't hurt you. Ich werde dich nicht verletzen. Watch this. Don't lie in church. Schau dir das an. Stopped. I said, come here. He turned around gesagt, just like that. Und er ist umgedreht. Hopped all the way from there, right there. Und he's right there. Ist direkt zu mir gekommen, direkt vor mir. He's looking up at me like this. Und er hat mich so angeschaut. See? I said, God. What? You know, my heart was going. Kru, kru, kru. I ain't afraid of a rabbit. Mein Herz hat richtig schnell geschlagen, aber ich habe keine Angst vor einem Hasen. This is supernatural. Aber das ist übernatürlich. Again, the Lord said, "Well, that little rabbit knows more about my timing than you do." Und er hat mir wieder gesagt, dieser Hase weiß mehr über meine Zeiten als du. When God establishes His kingdom here, they will not be a predator spirit. Wenn Gott sein Königreich aufbaut, dann wird kein Raubtiergeist da sein. We better find out what it means to be a son and a daughter of Almighty God. Wir finden besser raus, was es ist, ein Sohn und eine Tochter des Allmächtigen Gottes zu sein. Time for us to come out of our delusion of who we are. We're the manifested sons and daughters of God. Wir sind die manifesten Söhne und Töchter Gottes. So we're going to have a good time. Also wir werden eine gute Zeit haben. I told you I want to talk about hope. Hebrews 10:13. You got it. Ich möchte über Hoffnung sprechen heute Abend. Let me find some Hebräer verses here. 10, okay. 13. I got a whole book full of verses. Have you seen that? Ich habe ein ganzes Buch voller Verse. Habt ihr das gesehen? Hebrews 10. Where is it at? Let me find it. Good gracious. Hebräer 10. Okay, I'll find it. Ich werde es finden. Okay. Here's what we got to do. We got to hang on to hope. Machen müssen. That's, don't you believe we got to hold on to hope? Wir müssen an der Hoffnung festhalten. Okay. Hebrews 10:35. I knew it was there. Hebräer 10, Vers 35. Listen to what it says. This is the Bible. Hört doch, was es sagt. Do not, therefore, fling away your fearless confidence, that your hope, your steadfast hope in God, for it carries with it a glorious recompense of reward. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Hebrews 10:35. Let me explain that verse to you. Lass mich euch diesen Vers erklären. Hold on to hope. Halt an der Hoffnung fest. Because hope pays big dividends. Weil die Hoffnung zahlt große Dividenden. The devil wants you to get hopeless. Der Teufel möchte, dass du hoffnungslos wirst. He wants you to give up on your faith. Er möchte, dass du deinen Glauben aufgibst. That's not going to happen. Das wird nicht passieren. We're going to grow stronger and stronger. Wir werden stärker und stärker. You say, well, I'm just so tired. Und du sagst vielleicht, ich bin aber so müde. They wait upon the Lord shall renew their strength. Die auf den Herrn warten, die werden ihre Kraft erneuern. They shall mount up like wings with wings of eagles. They'll run and not be weary. Sie werden aufsteigen wie auf Adlersflügeln und sie werden nicht müde. You need to learn how to rejuvenate. Du musst lernen, wie du dich wieder erfrischen kannst. How do you do it? Isaiah, what? That verse in Isaiah, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Und das ist in Jesaja, die auf den Herrn warten, die sollen ihre Kraft erneuern. Yeah, they'll mount it with wings as of eagles. Und sie werden aufsteigen auf Flügeln wie they'll die Adler. Run and not be weary. Sie werden laufen und sie werden nicht they'll schwach walk and not faint. Und sie werden laufen und nicht. Well, you know, I'm so busy, I don't have time to seek the Lord. Aber du sagst, ich habe nicht die Zeit auf you better den Herrn make time zu warten. To seek him. Du machst dir besser die Zeit dafür. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Such den Herrn, so während er gefunden werden kann. Hey, I was teaching for several months on seeking the Lord. Ich habe viele Monate darüber gepredigt, darüber den Herrn zu suchen. And the Lord shook his finger at me. Und der Herr hat seinen Finger an mir geschüttelt. Yes, he did. Here's what he said. You ready? Ja, das hat er mir gesagt. Hey! Er hat gesagt, hey! Hey! Hey! When it comes to seeking me, wenn es dazu kommt, mich zu suchen, multitasking. Dann hasse ich Multitasking. That's what God said. Das hat Gott gesagt. Seek him with all your heart. Suche ihn mit deinem ganzen Herzen. Give him your total attention. Gib ihm deine ganze Aufmerksamkeit. We've got to learn how to focus on the Lord. Wir müssen lernen, auf den Herrn uns zu fokussieren. So he said, he pointed his finger. Hey, you tell my people, when it comes to seeking me, I detest multitasking. Er hat mich da zurechtgewiesen. Hat gesagt, wenn es zu meinem Volk kommt, dann hasse ich Multitasking. While we're talking about this, während wir darüber sprechen, he said, you tell my people. Er hat gesagt, ja, sag meinem Volk. You cannot medicate anxiety. Du kannst Angst nicht medizinisch oder nicht Medikamenten behandeln. Medicate. You can't medicate anxiety. Du kannst medizinisch Angst nicht. You have to repent of it. Du musst Buße dafür tun. That's what the Bible says. Das ist, was die Bibel sagt. Be anxious for nothing. But in prayer and supplication, let your requests be made known unto God. Sorgt euch um nichts, sondern in Gebet und lasst eure, was ihr braucht, zu Gott kommen. God will keep us in perfect peace if we'll stay focused on Him. Gott wird uns in perfekten Frieden halten, wenn wir uns auf ihn fokussieren. So we want to talk about getting encouraged. Und wir wollen darüber sprechen, ermutigt zu werden. Don't give up. Don't give in. Gib nicht auf. That's what it says. Let us not. Das heißt es, lasst uns nicht grow weary in, schwach werden, well doing, im Guten tun, because we will reap if we faint not. Weil wir werden ernten, wenn wir nicht aufgeben. Oder don't give up. Gib nicht auf. Just keep on keeping on. Bleib einfach dran. Be steadfast. Sei fest. Unmovable. Unbewegbar. Always abounding in the work of the Lord. Immer überfließend im Wort des Herrn. Because you know your labor. Weil du weißt, deine Arbeit is not in vain in the Lord. Ist nicht vergebens im Herrn. I want you, God wants to put you to work. Gott will dich that's, zur Arbeit bringen. That's what it says in the Bible. Das heißt in der Labor Bibel. Together with God. Arbeitet zusammen mit as Gott. As God's fellow workers. Als Gottes Mitarbeiter. That's in the Bible. Das steht in der Bibel. He chose you to be on His work team. Er hat dich auserwählt, in seinem Mitarbeiterteam zu sein. He's got confidence in you. Er hat Vertrauen in dich. Isn't that cool? Ist das nicht cool? I like that. Ja, das gefällt mir. So, I want to talk a little bit about how to hang on to hope. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, wie wir an der Hoffnung festhalten können. Because with God, one day can change the whole thing. Weil bei Gott kann sich an einem Tag wirklich alles verändern. You say, Bobby, you got any examples of that? Und du sagst, Bobby, hast du da ein Beispiel für mich? I do. Ja, das habe ich. It's Mark chapter 5. Es ist in Markus Kapitel 5. Starting with verse 1. Es fängt an in we Vers get to 1. Follow Jesus on a missionary journey. Wir gehen mit Jesus auf einen Missionstrip. Yeah, in Mark chapter 5, starting with verse 1. In Mark Kapitel 5, Vers 1. And we're going to follow Jesus on one of his missionary journeys. Und da folgen wir Jesus auf einem seiner Missionstrips. So Jesus is coming across the sea on a little boat. This is Mark chapter 5, verse 1. Markus Kapitel 5 Vers 1. They came to the other side of the sea, the region of the Gadareans, and as soon as Jesus got out of the boat, there met him a man of out of the tombs, a man under the power of an unclean spirit. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gadarener. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, begegnete ihm sogleich aus den Krüften ein Mensch mit einem unreinen Geist. I've been picked up by, you know, I travel a lot. Ich reise viel. They'll send out people to pick us up at the airport. Und dann holen mich immer Leute am Flughafen ab. I have been met by some pretty weird people. Und da habe ich schon sehr merkwürdige Leute getroffen. But nothing like this dude. Aber nichts wie diesen Kerl. I call him the nude, rude dude. Ich nenne ihn den nackten, unhöflichen Kerl. He's insane, demonic, naked. Er ist verrückt, dämonisch und nackt. That's who meets Jesus. Und trifft Jesus. Immediately, they met him out of the tombs, a man with an unclean spirit. Sofort treffen sie diesen Mann mit dem unreinen Geist. Night and days in the mountains and tombs, cutting and slashing himself with stones. Tag und Nacht ist da in diesen Krüften und schneidet sich mit Steinen. Can you imagine what that must have looked like? Könnt ihr euch vorstellen, wie das and wohl aussah? And here's Jesus, the Son of God. Und dann ist da Jesus, der Sohn Gottes. Immediately, they met him, this demonic man. Und sofort treffen sie diesen dämonischen Mann. Now we're talking about hold on to hope, because one day can change everything. Und wir reden darüber, dass wir an der Hoffnung festhalten sollen, weil ein Tag kann alles ändern. dying, slashing himself with stones. Also Tag und Nacht ist er in diesen Grüften und schneidet sich mit den Steinen. This man continued. This is verse 3. This man continually lived among the tombs, and no one could subdue him. They'd chain him up. He'd break the chains apart, and they'd bind him. He'd break the shackles apart. And look at verse 4. For he had been bound oftentimes with shackles and with his feet in his handcuffs, but he could break loose, and nobody could tame him. Verse 5. Night and day, among the tombs on the mountain, the man was always shrieking and screaming and beating and bruising and cutting himself with stones. Mm-hmm. Also von Vers 3, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte und selbst mit Ketten konnte ihn keiner binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren und niemand vermochte ihn zu bändigen. Und alle Zeit, Tag und Nacht, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. We would look at a situation like that and go, hopeless. Wir schauen vielleicht in so eine Situation und sagen, ja, das ist hoffnungslos, da kann man nicht mehr helfen. Jesus looked at it. Aber so hat Jesus nicht darauf geschaut. Night and day cutting himself. Verse 6. In Vers 6. And when from a distance he saw Jesus, this is the nude, rude dude. Also, sees Jesus and look what he says. And then from a distance he sees Jesus and he ran and fell on his knees before him in homage, paying homage to Jesus. Here's a demon-possessed, suicidal person. Correct? Okay. There he is. And here's what happened. Verse 7. And crying out with a loud voice, he said, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? What is there in common between us?" Also, das heißt, Vers 6 heißt, als er aber Jesus von der Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder und mit lauter Stimme schreiend sagte er, "Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht." He said, "Have you come to torment us before the time?" Er sagt einfach, hast du bist du gekommen, mich zu quälen vor der Zeit? Jesus was commanding, "Come out of the man, you unclean spirit." And he asked him, "What is your name?" Also er hat gesagt, ja, denn er sagte zu ihm, fahre aus, unreiner Geist aus dem Menschen, und er fragte ihn, was ist dein Name? The demon said, "My name is Legion, because there's a bunch of us." Der Dämon hat gesagt, mein Name ist Legion, weil es sind viele von uns. See, I'm telling you now, watch this. Aber ich sag dir jetzt, schau dir das an. And let's look at verse 7. For Jesus was commanding an unclean spirit to come out. And verse 10 says, and the naked, rude dude keeps begging Jesus. And the demons were in him said, "Don't send us out of the country." Und dann heißt in Vers 10, also da ist dieser nackte, unhöfliche Mann und er sagt, ja, die Dämonen in ihm sagen, ja, wirf uns nicht aus dem Land. Good. Scripture says, die Schrift sagt, there's a great big herd of pigs up on the hillside. Und dann heißt es, da ist eine große Herde von Schweinen and auf dem Berg. And the demons in Legion said, "Let us go get in the pigs." Und die Dämonen in dieser Legion sagt, lass uns in diese Schweine gehen. And Jesus let the demons get out, take off in the pigs. Und Jesus lässt diese Dämonen in diese Schweine fahren. Even the pigs got more sense than to live with the devil. Und sogar die Schweine haben mehr Sinn als mit dem Teufel zu leben. You have to say what happens is swinicide on a mass level. Also das, was da passiert, ist Schweinemord auf einem großen Level. Swinicide, you know. Schweinozid. All those pigs killed themselves. All diese Schweine. They ran violently down a steep slope, jumped in the ocean and drowned themselves. Sie haben sich alle selbst umgebracht und sind einfach in den Ozean gesprungen. I think that's kind of comical. Also ich denke, das ist irgendwie lustig. There's some people go, "Well, you know, I'm dabbling in the occult." Well, you're an idiot. Sorry. The devil's got one plan to kill you and put you into hell. Also es gibt manche, die sind. You end up like this guy, dabbling in the occult. That's where you end up, right there. Manche sind im Okkulten und da sage ich, ja, das ist dumm, weil dann wirst du wie er enden, wenn du mit dem Teufel dich eins machst. No, I get power. No, you don't. Ja, du sagst vielleicht, ja, ich krieg Kraft. Nein, Jesus has all power in heaven and in earth. Jesus hat alle Kraft im Himmel und auf Erden. Don't fall. The devil has no power against Jesus. Der Teufel hat keine Kraft gegen Jesus. Your Bible said he spoiled. I'm screaming. He spoiled. Schon wieder. He spoiled principalities and powers and made an open show of them, triumphing over them on the cross. Also das heißt, er hat die Mächte alle zur Schau gestellt but und let's hat look den at Triumph this. Über sie gehabt. The hogs have drowned themselves. Verse 13. Und dann heißt es in Vers 13. Verse 14 said the hog feeders, the guys tending to the pigs, they run into town and go, you better come out here, something's coming down. You know, something's happening. Rennen die alle in die Stadt und sagen, ja, du kommt lieber alle hier raus, irgendwas passiert hier. Verse 15 says, and they came to Jesus and looked intensely and searchingly at the man who had been demonized and full of demons, sitting, clothed, and in his right mind, the same man who had had the legion of demons, and they, the people, the citizens of the town, they were seized with alarm and struck with fear. Whoa. And it looked like they'd have went, hallelujah, revival's breaking out. Also es heißt in Vers 15, what did the town folks say? Get out of here, Jesus. They'd rather have some pork than the master. Also in Vers 15 heißt es, und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen sitzen, bekleidet und vernünftig, den der die Legion gehabt hatte, und sie fürchteten sich. Und du würdest denken, sie haben gesagt, Halleluja, Erweckung passiert. Aber nein, sie haben gesagt, ja, verschwinde von hier. Verse 17 said, and they begin to beg Jesus to leave their neighborhood. Verse 18, and when he had stepped into the boat, the man who was possessed, that had been delivered, wanted to go with him. Und dann heißt es in Vers 17, und sie fingen an, ihm zuzureden, aus ihren Grenzen wegzugehen. Und als er in das Schiff stieg, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm sein dürfte. All right, Jesus said, no, you're not going with me, but here's what I want you to do. Go back to your friends in Decapolis and tell them what great things Jesus has done. Und dann heißt es, dass Jesus das gesagt hat, nee, ich möchte, dass du zurück in diese Stadt gehst und deinen Freunden und allen erzählst, was ich Verse getan habe. Verse 20, you ready? Und dann Vers 20. And he und er ging. Departed. Er ging hin. And began to publish and proclaim in Decapolis. Und fing an in der Decapolis. The region of the 10 cities. Die Region der 10 Städte. How much Jesus had done for him. Auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Astonished and marveled. Und alle verwunderten sich. Wait a minute. Warte mal. Hold on. Warte. One day can change everything. Ein Tag kann alles verändern. This guy woke up a madman and went to bed a missionary. Dieser Mann ist aufgewacht als ein Verrückter und ist schlafen gegangen als ein Missionar. Nobody is beyond hope. Hat 10 Städte missioniert, also hold niemand. Hold on to hope. One day can change everything. Bei keinem ist die Hoffnung verloren. From a madman to a missionary. Von einem Verrückten zu einem Missionar. Isn't that cool? Ist das nicht wunderbar? Yeah. All right. Okay. Okay, let's look. Go over there to Kings, if you will. Second Kings. Geht mit mir zu Zweiter Könige. And we're going to talk about the worst famine mentioned in human history. It's horrible. Wir werden über die schlimmste Hungersnot in der Menschheitsgeschichte reden. They've been cannibalizing their own children. Und da haben sie sogar ihre eigenen Kinder gegessen. It's very, very horrible. Es ist sehr, sehr schlimm. They, you know, I don't even like to read the thing because it said they were boiling their children and eating their children. Also, ich mag es eigentlich gar nicht, die Stelle zu reden, weil da heißt zu lesen, weil da heißt wirklich, sie haben ihre Kinder gekocht und gegessen. In the midst of this famine, inmitten von diesem Hunger, a prophet stands up. Steht ein Prophet auf. And here's what he said. Und das ist, was er sagt. About this time tomorrow, diese Zeit morgen, there's going to be more food in this village than you could imagine. Wird mehr Essen in diesem Dorf sein, als they'll ihr euch vorstellen könnt. Basically giving it away. Sie werden es quasi verschenken. Now you never get a real good prophetic word without somebody trying to steal it away from you. Und du kriegst eigentlich nie ein gutes prophetisches Wort, ohne dass jemand es glauben will. In 2. Könige 7. We're moving to 2. Kings 7. Also 2. Könige 7. Pilot to co-pilot. Pilot an Co-Pilot. Yeah, I'm talking about you. Here we go. It says this. Then Elisha said, hear the word of the Lord. Thus says the Lord, tomorrow about this time, a measure of fine flour will be sold for a few pennies and 2 shekels of barley. And he said, they'll be basically giving food away. Da sprach Elisa, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird ein Maß Feinmehl, 1 Sekel gelten und 2 Maß Gerste, 1 Sekel im Tor von Samaria. Good. Verse 2. Vers 2. Then the captain on whose hand the king leaned answered the man of God and said, if the Lord should make a window in heaven, could this thing happen? But it ain't gonna happen, no way. That's what he's trying to say. Und da antwortete der Anführer, auf dessen Hand der König sich lehnte, dem Mann Gottes, und sprach: Siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, würde wohl dieses geschehen. Und er sprach: Siehe, und er hat eigentlich gesagt: Ja, es wird nicht passieren. Okay, God has given them a prophecy. There's going to be more food here than you can give away. Also Gott hat ihnen eine Prophezeiung gegeben, dass da mehr Nahrung sein wird, als sie überhaupt essen können. What I'm shocked about, was mich schockiert, is the tool he used to bring in the food. Werkzeug, das er benutzt hat, um das Essen zu bringen. Let's look at verse 3. You ready? Lass uns Vers 3 anschauen. Now, four men who were lepers were at the entrance of the gate of the city, and they said one to another, "Hey, if we hang out here, we're going to die." Also es waren vier aussätzige Männer am Eingang des Tores und sie sprachen einer zum anderen: "We go back in there, we're going to starve." Wenn wir hier bleiben, dann werden wir sterben. Our only course of action. Einzige Aktion ist, dass wir den Feind herausfordern. Four limping lepers. Vier humpelnde Leprakranke. You couldn't find anybody any weaker. Wir könntest eigentlich niemanden noch schwächer finden. Leprosy? Hast du mal geschaut, was Lepra so ist? Things fall off: fingers, thumbs, nose, ears. Also Dinge fallen auf, Finger, Nasen, Ohren, alles mögliche. These four guys are laying outside the city gate, advanced leprosy. Die sitzen außerhalb der Stadttore, sind fortgeschrittenen Aussatz. A pus pool. You get a wound, it gets infected. Also ist, wenn there is where they're laying, in a pus pool. In sowas, wo die Wunden. Rotten. They're rotting at the seams, coming apart. Also, I call one of them Limping Larry. Also der eine humpelt so. Yeah. I name one of them Limping Larry. Ah, ich habe einen genannt, der humpelnde Larry. Yeah. All right. Okay. Here goes the four lepers. Und das sind diese vier Aussätzigen. They had this council meeting. Und die hatten dieses Treffen zusammen. We stay here, we're going to die. Und haben gesagt, wenn wir hier bleiben, dann werden wir sterben. We're going there, we're going to starve. Und wenn wir dahin gehen, werden wir verhungern. The worst thing that could happen to us is we go out there and the Syrian army kills us. Das Schlechteste, was uns passieren kann, ist, wenn wir da zu der Armee gehen und die töten uns. So they said. Also haben sie gesagt: Let's challenge change. Lass es herausfordern, die Veränderung. Let's don't sit here till we die. Lass uns hier dahin werfen, bis wir sterben. And so they arose early and go out to the enemy's camp. Four of the weakest guys you could find, not big massive soldiers, limping Larry and the rest of them. Und so machten sie there they go. So machten sie sich in der Dämmerung auf ins Lager. To face the whole army. Also die schwächsten four Leute. Limping lepers. Die vier Aussätzige, die einfach die ganze Armee konfrontieren. Und das Thema ist: Halt an der Hoffnung fest, ein Tag kann alles verändern. Die werden von der schlimmsten Hungersnot zu einem Fest gehen in einem Tag. Und Gott hat diese armen Aussätzigen benutzt. Da gehen sie. Sie kommen in das Lager des Feindes. Everything is in order. Und alles ist in Ordnung. All their donkeys, all their camels, all of their food, all of their gold and silver and their raiment. Also das alles Gold, Silber, das Essen, die Kamele. Yeah. The enemy's gone. Aber der Feind ist gegangen. How could four lepers scare off the whole army? Wie könnten diese vier Leprakranken die ganze Armee verscheuchen? Because the Bible says. Weil die Bibel sagt. The Lord God calls the Syrian army to hear the noise of chariots and horses and shields. Der Herr hat dafür gesorgt, dass diese Armee die Geräusche von Streitwegen und Pferden gehört hat. Who's coming? Wer kommt? Limping Larry and his other three. Der humpelnde Larry und seine anderen Freunde. But the enemy said, they've hard armies against us. Let's get out of here. Aber der Herr hat dafür gesorgt, dass die Feinde gesagt haben: Oh, da kommen Armeen gegen uns. Lass uns verschwinden. They took off and left all gold, silver in abundance and food. Und die haben sind weggegangen und haben alles im Überfluss dagelassen. He's got a turkey leg. Könnt ihr nicht sehen, wie der so humpelnde Harry hat diese Knochen und Fellspalten. Und dann haben sie irgendwann aufgehört und gesagt: Warte mal. This can't be just for us. Das kann ja nicht nur für uns sein. What about all of our brothers and sisters locked away in the city? Was mit all den anderen, die in der Stadt eingesperrt sind? How does that apply to you, Spirit-filled Church? Wie betrifft das euch, ihr geisterfüllte Gemeinde? See, we can gorge and feast every time we come. Wir können hier immer aufnehmen, immer wenn wir kommen. Aber es gibt Gemeinden, die wissen nichts vom Heiligen Geist. Die sind wie in einer Hungersnot. Und wir feiern hier jeden Tag. We better learn how to get in their gate. Also wir lernen besser, wie wir durch ihr Tor kommen und ihnen zeigen, was wirkliches Essen ist. So anyway, jedenfalls. Here comes the lepers back to the city to tell them they got plenty of food. Die Leprakranken kommen zurück in die Stadt, um zu sagen, dass da ganz viel Food ist. Essen ist. The big gate. Das ist das große Tor. King! Und sein König. There's all the food you want. Das ist all das Essen, was du haben könntest. No opposition. Keine Feinde mehr. And the guy that was in was trying to dictate to the king. Und dieser Anführer, der dem König so befehlen wollte, das was er gesagt hat. Don't believe it, it's a trick. Und er hat gesagt, glaubt's nicht, es ist eine Falle. Yeah, like they got something somebody wants. They're starving. Als hätten die etwas, was irgendwer wollte. Sie verhungern ja. The king said, open the gate. Und der König hat gesagt, ja, öffnet die Tore. There was so much food out there, the people ran with such intensity through the gate. Da war so viel Essen, dass die Leute mit so einer Intensität durchgerannt sind. Some poor soul got trampled. Und einer wurde sogar zertrampelt dabei. You remember the prophetic word? Kennt ihr das prophetische Wort? Okay, you'll see it, but you won't get to participate in it. Das prophetische Wort, ja. The gainsayer. Zu diesem Anführer war, du wirst es sehen, aber du wirst nicht davon profitieren. Und es war derjenige, der einfach da zertrampelt wurde. Also du musst auf das Wort Gottes hören. Und jetzt fragst du, wie hilft mir das, an der Hoffnung festzuhalten? Well, they went from the biggest, the largest famine known in human history to a feast in one day. Sie sind von der größten Hungersnot in der Menschheitsgeschichte zu einer Feier in einem Tag gegangen. Hold on to hope. Halt an der Hoffnung fest. It pays big dividends. Es zahlt sich aus. And the Syrian army was gone and they got to eat all the food. They got to get the raiment and gold and silver and everything else. Und die syrische Armee war gegangen und sie haben das ganze Essen und auch das Gold und all das bekommen. You got time for one more story? Habt ihr Zeit für noch eine Geschichte? One day can change everything. Wo ein Tag alles verändern kann. I'll show it to you. It's the greatest example of restoration in the scriptures. Es ist das größte Beispiel von Wiederherstellung in der Schrift. It's the greatest portrait of being restored back to the Father's will in the Bible. Es ist das beste Beispiel davon, wiederhergestellt zu werden im Willen des Vaters. We ought to look and see if we could find it, okay? Und wir müssen schauen, ob wir es finden können. Oh, I found it. Ah, ich hab's gefunden. 2 Samuel. 2. Samuel. 2 Samuel. And we'll start over here in verse 9. Chapter 9, I'm sorry. Wir fangen an in Kapitel 9. Okay, chapter 9, verse 1. Vers 1. We got a king named David. Wir haben einen König, der heißt David. And David has let something slip his mind. Und David ist etwas in den Kopf gekommen. Yeah, David had made a covenant. Er hat einen Bund geschlossen. That he would show Jonathan's family mercy all the days of their life. Dass er Jonathans Familie Gnade zeigen wird sein ganzes Leben lang. And David basically goes, oh my goodness, I'm negligent. Und David denkt sich irgendwann, oh, ich bin nachlässig geworden. Verse 2, you can start with verse 1. And David said, is there still anybody left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake? Verse 2, and of the house of Saul there was a servant whose name was Ziba. When he called him to David, King David called Ziba, and he asked him, is there any of the descendants of Jonathan left? And Ziba goes, yep, he's got one son, but he's lame in his legs. The word cripple there is the strongest word for paralyzed. Also, es heißt da, und David sprach, ist noch jemand da, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, dass ich Güte an ihm erweise um Jonathans Willen. Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, sein Name war Ziba, und sie riefen ihn zu David, und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Und er sprach, dein Knecht. Und er sagt, ja, und der König sprach, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, dass ich Güte, die Güte Gottes an ihm erweise. Und er sagt, ja, doch, da ist noch jemand da, und der ist gelähmt. Und yes. Das Wort, das da verwendet wird, heißt wirklich maximal gelähmt eigentlich. How did he get crippled? Wie ist er gelähmt worden? Word came that his grandfather and father had been killed in battle. Es wurde verkündet, dass sein Vater und Großvater im Kampf gefallen sind. So the nurse that was holding the little prince. Also die Krankenschwester, die einfach das Kind gehalten hat, trying to get him to safety. Wollte ihn schnell in Sicherheit bringen. And somehow fell, and the little prince was crippled, paralyzed from the neck down. Ist dann gefallen und er war von dem Zeitpunkt dann einfach gelähmt. Sad, isn't it? Traurig. He's heir to the throne. Er ist eigentlich Erbe des Throns. Where's he at now? Und wo ist er jetzt? He's where nobody in their right mind would want to live. Er ist da, wo keiner, der bei klarem Verstand ist, leben würde. He's in a city called Lodibar. Say it, Lodibar. Er ist in einer Stadt, die heißt Lodibar. Lodibar, what does it mean? Was bedeutet das? It means dry, barren, uninhabitable. Es heißt trocken, unbewohnbar. The only people that lived in Lodibar were thugs and robbers and runaways. Die einzigen, die dort gelebt haben, waren Verbrecher oder Flüchtlinge. The little prince is living with his uncle Malchar. Und der Prinz lebt dort mit seinem Onkel Malchar. The name means salesman. Und dieser Name heißt der Verkäufer. He's a rat. Aber er ist wie eine Ratte. The word salesman there means like somebody running girls at a camel stop. He's a thug and a crook, Uncle Malchar. Also das Wort da heißt jemand, der, sorry. But he's got the little prince living with him. Also der wie ein Verbrecher ist und er hat einfach diesen Prinz, der mit ihm lebt. And don't you know, Uncle would say, "Hey boy." Und wisst ihr, Malchar würde sagen, thank your old uncle. Du dankst lieber deinem that Onkel. That King David ever finds out where you are, he'll come get you, slit your throat and hang you off the gate. Wenn David je mitbekommt, dass du hier bist, dann wird er kommen und dir den Hals aufschlitzen. That was not David's heart, was it? Das war aber nicht David sein Herz, oder? No, David wanted to show him mercy. David wollte ihm Gnade zeigen. Because of a covenant he cut with Jonathan. Wegen dem Bund, den er mit Jonathan geschlossen hatte. And so David says, "Get me an entourage together. We're going out to Lodibar to fetch Mephibosheth." Und that's his name, Mephibosheth. Und David sagt dann, ja, wir gehen dahin und holen diesen Mephibosheth. Make a long story short. Und um die Geschichte jetzt kurz zu machen. David goes out. David geht dahin. And little Mephibosheth comes crawling out of the tent. Und dieser Mephibosheth kommt aus dem Feld gekrabbelt, weil er nicht laufen konnte. David gets out of his chariot and is walking towards Mephibosheth. Und David kommt aus seinem. And he's come to get him to carry him back to the palace. Kommt von seiner Sänfte um ihn ihm entgegen und will ihn zurück zu seinem Palast nehmen. King David out of the chariot says to the crippled boy. Und er sagt zu diesem gelähmten Mann, I'm carrying you back to the palace. Ich bringe dich zurück in den Palast. Here's what Mephibosheth said about himself. You ready? Und hier ist was Mephibosheth gesagt hat. Who am I? Such a dead dog that you would talk to me. Wer bin ich, dass du zu mir reden würdest? In Jewish culture, that is the most degrading statement you can make, a dead dog. Und er hat dann gesagt, wie ein toter Hund. Also das ist in der jüdischen Kultur wie der. Recognize me as a dead dog. Wie das Niedrigste, sich zum Niedrigsten zu machen. Und das ist, King David sagt er, loads wie kannst him du mich up in als toter Hund überhaupt ansprechen? Drives him back to the palace. Und er nimmt dann König David nimmt ihn mit zu seinem Palast. He says to Ziba had 21 something sons. Und er sagt zu Ziba, der hatte 21 Söhne. Und here's what you're gonna do. Und er sagt Ziba, das was du jetzt tun. Du und deine Söhne are gonna give him back all the property of his grandfathers. Werdet ihm all das Eigentum von seinem Großvater König Saulus wiedergeben. And they're gonna till it all their life and bring all the produce into Mephibosheth. Und all sein Land, und sie werden das bewirten und werden das alles zu Mephibosheth bringen. Bible scholars tell us that was the biggest wealth transfer ever mentioned in human history. Und Bibellehrer sagen, das war der größte Wohlstandstransfer, der jeweils festgehalten wurde. Remember? Erinnert ihr euch? Hold on to hope. Haltet an der Hoffnung fest. One day can change everything. Ein Tag kann alles verändern. He went from a cripple in a rag shack. Er ist von einem to sitting at the king's table. Von einem Krüppel in einer Rattenhöhle zu jemandem geworden, der am Tisch des Königs saß. Wouldn't you have loved to pull open the door of the chamber and there's all of David's royal sons and there's a stranger back there. Who is that? Würde es auch nicht lieben, er kommt da in diese königliche Kammer und da sitzen all die Söhne Davids und da ist irgendwer Neues. Wer ist das? Es ist Mephibosheth. You can't even recognize him. Why? Du kannst ihn nicht mal erkennen. His lame legs are where? Seine lahmen Beine sind. Under the king's table. Sind unter dem Tisch he des looked Königs. Like all the rest of the royal sons. Und so sieht er aus wie der ganze Rest der königlichen Söhne. That's the greatest restoration story you can find in the Bible. Das ist die größte Wiederherstellungsgeschichte, die du in der Bibel finden kannst. I think it's pretty amazing, don't you? Und ich finde, das ist wunderbar, findest du nicht? I think we ought to hold on to hope. Also ich glaube, wir müssen an der Hoffnung festhalten. He can turn the worst famine to a feast. Er kann den schlimmsten Hungersnot in eine Festfeier verwandeln. Und er konnte alles wiederherstellen, was diesem Prinz gestohlen wurde. Yeah. Don't you like that? Gefällt euch das nicht? I enjoy that. Mir gefällt das. You did good keeping up with the Bible. Yeah. You say, what translation you read? Well, I read the Amplified Classic. You should too if you could find one. Ihr fragt, was ich für eine Übersetzung lese, und ich lese die klassische Amplified, und wenn ihr eine kriegen könnt, solltet ihr die auch verwenden. It's the best translation I've ever found. Es ist die beste Übersetzung, die ich je gefunden habe. I try to read them in every translation I can find, but this gives more milk and meat off of a verse than any other book that I found. Also ich versuche alle Übersetzungen zu lesen, aber die gibt mir eigentlich mehr Milch und Fleisch als alle anderen, die ich finden konnte. All right. Now, I liked it when everybody was down here just wallowing and having a good time. Ich hab's gemocht, als alle hier waren und einfach getanzt haben und eine gute Zeit hatten. I'll tell you what that is. That's as the priest, so the people. Das ist so wie der Pastor, so auch die Leute. Der Pastor hatte Spaß und die Leute hatten Spaß. We need to learn how to enjoy the presence of God. Wir müssen es lernen, die Gegenwart Gottes zu genießen. Now, I'm telling you, I have seen tens of thousands fall over in the Holy Ghost. Also ich habe Zehntausende im Heiligen Geist fallen sehen. That's not what I'm after. I want to see what they do when they get up. Das ist nicht, worum es mir geht. Ich will sehen, was sie tun, wenn sie wieder aufstehen. So you can get a thrill at a carnival ride. Du kannst sowas auch von einem Karneval bekommen. I've seen thousands and tens of thousands fall under the Holy Ghost. Also ich habe Tausende im Heiligen Geist fallen sehen. But I want to see what they do when they get up. Aber ich möchte sehen, was sie tun, wenn sie wieder aufstehen. You're supposed to be having an encounter with living God. Weil da wir haben eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. And I tell you. Und ich sag dir. Don't shun away from yielding to the Holy Ghost. Zieh dich da nicht zurück davon, dich nach dem Heiligen Geist auszustrecken. He gives us power for purpose. Er gibt uns diese Kraft zu einem bestimmten Zweck. He won't waste energy. He won't give you the anointing if you're not going to use it. Er wird die Energie nicht verschwenden. Er wird dir keine Salbung geben, wenn du sie nicht nutzen wirst. If you're hungry and desperate to use the anointing and let the anointing flow, he'll energize you. Aber wenn du hungrig und verzweifelt bist, diese Salbung einzusetzen, dann wird es dir geben. But if the ultimate goal was just to knock you down, I'd get a big stick like this and just whack you. Also wenn das Ziel einfach nur wäre, dass du umfällst, dann würde ich da einfach so einen Stock nehmen und dich damit umwerfen. Yeah, I told you, I'm not opposed to people falling out in the Holy Ghost. Also ich habe nichts dagegen, wenn Leute im Heiligen Geist fallen. But I want to see what the response is when they get up. Aber ich möchte sehen, was ihre Antwort darauf ist, wenn sie what wieder aufstehen. Kind of lights in their eyes. Was leuchtet in ihren Augen auf? It says in the Bible, es heißt in der Bibel, that the religious crowd looked at the disciples, dass die Religiösen auf die Jünger geschaut haben. And they understood they were ignorant and untrained. Und sie haben gesehen, dass die ungebildet und untrainiert but sind. But they took notice of them. They'd been with Jesus. Aber sie haben gemerkt, dass sie mit Jesus waren. If you got Jesus. Also du brauchst keine Bibelschule, wenn du mit Jesus warst. They took notice of these ignorant, untrained disciples that they had been with Jesus. Sie haben an diesen untrainierten und ungebildeten Jüngern gesehen, dass sie mit you Jesus get waren. With Jesus, people can tell it. Wenn du mit Jesus warst, dann können Leute das sehen. I got pictures of me preaching about the fire of God and it shoots out of my mouth. Ich habe Leute gesagt, die haben gesehen, wie das Feuer Gottes aus meinem Mund schießt. Ich habe über die Herrlichkeit gepredigt und ich bin so Gold, wie du auch werden kannst, geworden. Da gibt es Bilder von, die da gemacht wurden. Ich mag es auch, wenn Wunder dokumentiert werden können. Wir haben wundervolle Wunder gesehen. Kann ich euch zwei schnell erzählen? Balcony, are you all right? Ihr auf der Empore, geht's euch gut? Don't jump. The Holy Ghost says he fills the whole house. Ihr müsst nicht runterkommen. Der Heilige Geist füllt das Ganze raus. But let me tell you about two of the mightiest miracles that I've seen that moved me. Ich will euch zwei der Wunder erzählen, die mich wirklich bewegt haben. My wife and I were down in Texas and we was at a small church, maybe 300 people. Also meine Frau und ich waren in Texas und wir waren in einer kleinen Gemeinde, so 300 Leute. So the power of God came and I said, God's power is here to heal. Und die Kraft Gottes kam und ich habe gesagt, Gottes Kraft ist hier, um zu heilen. And out of my peripheral vision, I just caught a glimpse of something. Und ich habe dann wie so einen Eindruck bekommen. Right here. Also wie in meiner Umgebung habe ich sowas gesehen. I looked, it took my breath away. Und ich habe geschaut und es hat mir den Atem verschlagen. It didn't even look like a human being. Es hat nicht mal wie ein Mensch mehr ausgesehen. It looked like like an alien would with his head was real big. Es sah sogar aus wie so ein Außerirdisches, so ein richtig großer Kopf. Sockets, because his forehead went straight back. Er hatte so dunkle Augen und der Hinterkopf ist so nach hinten gegangen. Eyes like lizard eyes, und die Augen waren wie von so einer Echse. He's about this tall and his arms reached the ground. Er war etwa so groß und seine Arme gingen bis zum Boden. Don't even look like a human being. Hat nicht wie ein Mensch ausgesehen. And I just stood there and screamed, God's power is here to heal. Und ich habe einfach nur stand nur da und habe geschrien, Gottes Power ist hier um zu heilen. There's this thing. Und da ist dieses Ding. So I thought I would backpedal a little. Und ich dachte, oh, ich muss jetzt erstmal zurückweichen. So I said to the little being here. Und ich habe zu diesem Ding gesagt, do you believe that God can heal you? Glaubst du, dass Gott dich heilen kann? He rolled his eyes up and looked at me and said, I'm down here, ain't I? Ich bin hier unten, bin ich's nicht? The Lord said, that's the best answer you'll ever get. Und er hat mir gesagt, das ist die beste Antwort, die du je bekommen hast. Ich bin hier unten, bin ich's nicht? I touched what was left of his head and he falls and he's laying right there and you get to watch his skull grow. It grows out like this and then his eyes pop back into sockets. My wife and I go back, I think it was 3 months, it might have been two. And here comes a teenager running and just leaps on me like this. It's the little dwarf. Und, he's totally grown. Und ich habe ihm die Hand aufgelegt und dann hat er einfach sein Kopf ist dann wie rausgewachsen, Augen sind wieder reingekommen und er wurde wieder ganz zurückgebildet und wenige Zeit später ist dann einfach ein Teenager in einem Gottesdienst auf mich zugenommen, hat mich umarmt und das war eben dieser Teenager. Nothing's too hard for God. Also nichts ist zu schwer für Gott. Here's the next one. Und there's das ist seven, there's, that's true. Yeah. The next one. Das nächste. It's 72,000 people in the room is what they said. 72,000. Da waren 72,000 Leute im Raum. I'm standing down there doing ministry. Und ich stand da unten und habe gedient. In Mexico City. In Mexico City. I don't speak Spanish. Ich spreche kein Spanisch. Well, I do say fajitas. I like fajitas. Also ich kann Fajitas sagen und Chihuahua. I knew a few Spanish words. Also ein bisschen Taco, kann ich. And stuff like that, you know. Yeah. But anyway, here we go. Aber da waren wir. We're here to pray for the sick. Wir beten für die Kranken. Here comes a man, a Spanish man. He's as tall as I am. Und da war ein spanischer Mann, der war so groß wie ich. He had a baby on his arms. She was about that tall. She had black hair and cute as she could be. I could see her face. And the dad's got her on his arm and he's pleading with me with his eyes. The dad is. Also, und der hatte ein Baby auf dem Arm, also ein ganz süßes, kleines Kind und er hat wie mich angebettelt mit seinen Augen. So the little girl turns her face around and she don't even have a face on this side. Und dann hat er hat das Baby seinen Kopf gedreht. Grotesque. Und auf der anderen Seite hat es eigentlich gar kein Gesicht. You das war alles weg. Tongue and saliva and this face, this side is beautiful. Also die eine Seite war wirklich wunderschön. This side is gone. There's no face there. It's just as grotesque as it can look. Und die andere Seite, da war eigentlich gar kein Gesicht. Also es sah ganz grotesk aus. I'm standing there and I said, God, what do you want me to do? Und ich stand da und habe gesagt, Gott, was willst du, dass ich tue? He said, I want you to watch this. Und ich habe gesagt, ich möchte, dass du jetzt zuschaust. We're standing in the center of a civic center. Wir standen da in so einem the little baby's on the dad's arm. Zentrum und das Baby ist auf dem Arm von dem Vater. The little baby's not on the dad's arm anymore. Und ich bin in so einer Trance. The little baby is laying in a bed bigger than she was. Und dann ist das Baby kein Baby mehr, sondern ein bisschen größer. Old enough now to know she's deformed. Und ist alt genug, um zu wissen, dass sie deformiert ist. She's laying in a bed with her head under a pillow like that, crying. Und sie weint einfach in ihrem Bett. Part two of the vision. Und der zweite Teil der Vision. Now she's out of the bed and she's taller and she's up against the wall and she's got her face hit against the wall and she's beating her face like this because she's terribly deformed. Und dann ist sie schon wieder etwas größer und dann steht sie gegen eine Wand und weint da auch einfach, weil sie einfach so stark deformiert ist. We're all standing in a civic center, 70-something thousand. Tum, und the third part of the vision. Dann habe ich den dritten Teil dieser Vision. She's a, looks like maybe a teenager now. Und sie ist jetzt vielleicht ein Teenager. Terribly, terribly deformed. Immer noch ganz schlimm deformiert. She's not in her bedroom now. She's not in the this corner of the building. Sie ist nicht mehr im Schlafzimmer und auch nicht mehr da, wo sie vorher war. She's standing right on the edge of the one of the busiest highways there in Mexico. Big trucks are speeding by and running by. Sie steht da am Rand von der größten Autobahn da in Mexiko. I watch her launch herself out in front of one of these big trucks. Und ich sehe, wie sie sich vor einen Truck wirft. This is all a vision. She just splatters into nothing. Just und sie wird einfach von dem Truck mitgenommen. I'm back in the civic center. Und dann bin ich wieder zurück that's in diesem the little Zentrum. Girl's destiny if God doesn't do something. Und das wäre ihr Schicksal gewesen, wenn Gott nicht etwas tut. I said, God, what do you want me to do? Und ich habe gesagt, Gott, was willst du, dass ich tue? He said, you take your thumb. Und er hat gesagt, du nimmst deinen Daumen. And you stick your thumb in the hole in her face. And you move your thumb. And God, he said, I'll grow her a face. I stuck my thumb, this one right here. Tust deinen Daumen in ihr Gesicht, in diese Stelle. Und dann wird das Gesicht rauswachsen. Und das habe ich gemacht. Und dann hat Gott ihr wirklich ein wunderbares Gesicht gegeben. Never remember being in a civic center. Never remember her deformity. But see, God changed her whole destiny. She'd have killed herself. Suicide. Also sie wird. But God grew a beautiful face. Sie wird sich nie an mich erinnern. Oder sie wird my knees got so weak, I barely could stand up. Sie wird sich nie erinnern, dass sie so deformiert war, aber ihr ganzes Schicksal wurde in diesem einen Moment verändert. Gott ist ein kreativer Gott und nichts ist zu schwer für ihn. Wir haben ihn gesehen, wie Rollstuhlfahrer wieder aufgestanden sind. So, what we want to do now. Was wir jetzt tun wollen, we talked about anointing, you wir haben über die Salbung but, gesprochen. You were doing a good job on that a while ago. Und ihr habt einen guten Job gemacht. But here's the anointing he said he'd give you. I'll read it for you. You go to Hebrews if you would. Hebrews 10:30. Geht in Hebräer. Okay, here we go. Hebrews 13. In Hebräer 13. This is the anointing you're going to get when I pray for you in a moment. You ready? Das ist die Salbung, die ihr bekommen werdet, wenn ich Hebrews euch beten, 13, beten werde. Hebräer 13, Vers 20. Now may the God of peace, who is the author and the giver of peace, who brought again from among the dead our Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep, by the blood that sealed and ratified the everlasting agreement, covenant, and testament. Verse 21, strengthen and complete and perfect and make you what you ought to be and equip you with everything good that you may carry out his will while he himself works in you and accomplishing that which is pleasing in his sight through Jesus Christ the Messiah, to whom be glory forever and forever, ages and ages without end. Amen. Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, in dem Blut des ewigen Bundes, vollende euch in jedem guten Werk, um seinen Willen zu tun, in euch schaffend, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. This is the word of God. Das ist das Wort Gottes. The Lord said, go where I tell you to go, do what I tell you to do, I'll give the people this anointing, whether they want it or not. Der Herr hat gesagt, geh, wo ich dir sage, dass du gehst, und ich werde den Menschen diese Salbung geben, ob sie wollen oder nicht. Look at that. Strengthen you, complete you, perfect you, and make you what you ought to be, and equip you with everything good that you need. Also stärke, dass er dich stärkt, dass er dich vervollständigt und zu allem macht, was du sein musst. All right. Okay. You say, well, how are you going to pray for us? Und jetzt sagst du, ja, wie wirst du jetzt für uns beten? I'm going to get you to stand up. Ich werde, möchte, dass ihr aufsteht. Just stand up and, ja, steht einfach auf. Let's walk down there. You want to? Hey, you want some water? Yeah. Agua's good for us. Pretty nice, isn't it? Ja, ist gut. Are you guys all right up there? Geht's euch gut da oben? I think you're fine. Ja, ich denke, ihr seid gut. I think you're going to get your get an anointing tonight that'll change your whole life. Ich glaube, ihr werdet eine Salbung bekommen, die euer ganzes Leben verändert werden wird. Here's the People ask me, Bobby, how do you seek the Lord? Und viele fragen mich, Bobby, wie suchst du den Herrn? I get in the quietest room of my house. Ich gehe in den ruhigsten Raum in meinem Haus. I have a seat for the Lord. Da habe ich einen Stuhl für den Herrn. And I invite him to come. Und dann lade ich ihn ein, dass er kommt. And I say to him, und ich sage ihm, Lord, Herr, these are not my hands. Das sind nicht meine Hände. They're yours. Das sind deine. See, the Holy Ghost doesn't have hands. Der Heilige Geist hat keine if Hände. You give him yours. Wenn du ihm nicht deine gibst. These lips are not mine, they're his. Diese Lippen sind nicht meine, es sind seine. The Bible said, put you on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh. Give him yourself. Das heißt in der Bibel, dass clothe yourself with the Lord Jesus. Das heißt, dass wir uns mit dem Herrn kleiden sollen. He'll put anointing on your hands. Und er wird Salbung in unsere Hände geben. He'll put the word of God in your mouth. Er wird das Wort Gottes in deinen Mund geben. He'll give you opportunity to exercise the anointing that he puts in you. Und er wird dir die Gelegenheit geben, die Salbung zu benutzen, die er in dich legt. The anointing is referred to in the Bible as an unction to function. That sounds like a rap song. Die Salbung ist gegeben als eine Möglichkeit, um zu funktionieren. That's right, unction to function. Ja. Now, so here's what we want to do. Also das ist, was wir tun wollen. Out of Hebrews 10. Wir haben Hebräer 10. 13, okay. 13, Vers 10. Hold your hands out. Hebt eure Hände aus. Now God's going to hold you to this vow. Also Gott wird the euch, rest of your life. Wird euch an dem, was er jetzt sagt, it's festhalten. Not just as soon as the conference is over. It's going to be for the rest of your life. You're das making a covenant. Für den Rest eures Lebens sein. Ihr macht einen Bund. Say, Father God. Sag, Vater Gott. I want your anointing. Ich möchte deine Salbung. I want your power upon my life. Ich möchte deine Kraft auf meinem Leben. I vow to give you glory. Ich erkläre, dass ich dir die Herrlichkeit geben werde. All that you do. Für alles, was du tun wirst. These are not my hands. Das sind nicht meine Hände. They're your hands. Das sind deine Hände. I give myself to you. Ich gebe mich dir. Equip me. Rüste mich aus. Empower me. Befähige mich. Anoint me. Salbe mich. To do your will. Um deinen Willen zu tun. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Now I'm telling you what. He'll take everything you offer him. Nimm alles, was er dir anbietet. And he'll want you to use it. Und er wird wollen, dass du es benutzt. Leg den Kranken die Hände auf. Und sieh, dass sie wieder gesund werden. Treib Dämonen aus und sie fliehen. Freely give. Frei haben wir es empfangen und frei geben wir es auch weiter. You say, Bobby, I thought it'd be more complicated than that. No. Du sagst vielleicht, Bobby, ich dachte, es ist ein bisschen komplizierter, aber nee, ist es. That's why a lot of people are not saved. They think it's complicated. Deswegen sind viele nicht errettet, weil sie denken, es ist kompliziert. Did you read the Bible? Hast du die Bibel gelesen? Here's what the Bible says. I'll read it real slow. Hier ist was die Bibel sagt. Ich sag's ganz langsam. The way of salvation. Der Weg zur Errettung is so simple, ist so einfach, that a wayfaring fool, dass auch ein wayfaring fool, idiot, ein Idiot, yeah, that's what it means. Das ist eigentlich, was es bedeutet. That a wayfaring fool doesn't have to err in knowing how. Dass sogar ein Idiot nicht wissen muss wie. I said, God, okay. Und ich habe gesagt, okay. Plan of salvation is so simple, a wayfaring fool need not ear therein. Give me that in Texican. Wenn das so einfach ist, dann gib mir das nochmal auf texanisch. Here it is in Texas. You ready? So sagt man es in Texas. If you got enough sense to get back to your house, you got enough sense to get saved. Wenn du genug Sünden hast, um wieder nach Hause zu. That's what that verse means. Wenn du genug Sinn hast, nach Hause zu kommen, dann hast du auch genug Sinn, erlöst zu werden. That's how simple salvation is. So einfach ist Erlösung. That if you'll confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you shall be saved. All that come into him, he'll in no wise cast away. Dass wenn du mit deinem Mund bekennst, dass er der Sohn Gottes ist, dann wirst du errettet. I'm telling you, you give him your sins, he gives you his grace and his mercy. Wenn du ihm deine Sünden gibst, dann gibt er dir seine Gnade und sein Erbarmen. I want you to look at your hand. Ich möchte, dass ihr auf eure Hände say, Lord Jesus, schaut und dass ihr sagt, Herr Jesus, I dedicate my hands to you. Ich gebe meine Hände dir. And I'm telling you, the Bible says, touch not the unclean thing. Come out from among them and be you separate, saith the Lord. Touch not the unclean thing. Und in der Bibel heißt es auch, I will be your, nicht you will be my sons and daughters and I'll be your father. Und ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Hands seem to be pretty important in Scripture. In der Schrift scheinen Hände wirklich sehr wichtig zu sein. Don't you think? klappt dir es nicht? Here's what it says. You ready? There's a question asked. That's one thing I like about the Bible. It never asks a question without releasing an answer. Also in der Bibel ist es auch so, das mag ich wirklich, dass sie fragt nie eine Frage, ohne die Antwort zu kriegen. Psychology raises questions, no answer. Und die Psychologen geben dir lauter Fragen ohne eine Antwort. Here's an example. Hier ist ein Beispiel. Question. Frage. Who shall ascend into the hill of the Lord? Wer Answer. He that hath clean hands and a pure heart. Wer soll aufsteigen auf den Berg des Herrn? Antwort, derjenige, der eine reine Hände und ein reines Herz hat. Hands talk about action, heart talks about attitude. Bei den Händen, die reden von Aktion oder Taten und das Herz redet von einer Einstellung. I like that, don't you? Ich mag das, mögt ihr das nicht? Well, how do I know if I've got anything wrong in me? Sorry? How do I know if I've got something wrong in also, me? Wie kann ich wissen, ob ich irgendwas Falsches in mir habe? Pray the prayer David prayed. Bete das Gebet, das Search David me, gebetet God, hat. And try me. See if there be any wicked way in me and lead me in a way that's everlasting. Sorry? Yeah. If search me and try me. Ach so, durchsuch mich und versuch mich, ob da irgendwas Falsches in mir ist. Try me. Try me, yeah. See if there be any wicked way in me. Sieh, ob da irgendwelche bösen Wege in mir sind. Lead me in a way that's everlasting. Und führ mich auf den Weg, der ewig ist. That's a verse in the Bible. Das ist ein Vers in der Bibel. I'm coming down here. That's a little... Walk out now. I'm not quite through yet. So. I'm not quite through. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Come here. God's proud of you. Gott ist stolz auf dich. He appreciates you running the race. Er schätzt, dass du den Weg läufst. Fruit that will remain. Und du wirst Frucht haben, die bleiben wird. Amazing? Ist das nicht wunderbar? Just to be quite honest, he said, you ain't seen nothing yet. Und um ehrlich zu sein, er sagt, du hast noch gar nichts gesehen. There'll come a day we'll walk by hospitals and every person in there will be healed. Es wird die Zeit kommen, wo wir durch Krankenhäuser laufen und jeder da drin wird geheilt werden. The scripture says he healed them all. In der Schrift heißt es, er hat alle geheilt. Okay. Okay. Now. Jetzt. Here's a deal. So machen wir das. Bible says, oder die Bibel sagt, Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. In the Bible it said they took off the body of Paul, aprons and handkerchiefs, anything that had touched his skin, and they sent it out to the sick, and the sick got well. Und in der Bibel heißt es, dass sie von Paulus seine Tücher und Schweißtücher und alles genommen haben und haben es auf die Kranken gelegt und sie wurden geheilt. I was trained a Baptist. Ich war, they don't teach about praying over cloths, ich war you know. Als Baptist aufgewachsen und sie But predigen darüber nicht. I read it in the Bible, aber ich habe es in der Bibel gelesen. And here's what happened. Und das ist passiert. You ready? Seid ihr bereit? I get a call from one of our ladies in the church. Ich habe einen Anruf von einer Dame aus unserer Gemeinde bekommen. Sie hat geweint. Hysterical. Oh. And her brother was put in a hospital out in California. She's in Texas. The doctors say they got him on a life support system. He won't make it through the morning. And she said, her name was Nanette, she said, Pastor, would you pray over a handkerchief? First time I've been ever asked to pray over a handkerchief. Also es war so, dann hat die angerufen und hat gesagt, ja, ihr Bruder ist in Kalifornien und ist auf der Notstation und wird es wahrscheinlich nicht mehr lange machen. Und sie hat gefragt, ob ich für ein Tuch beten kann. Und ich hatte das noch nie gemacht. Yeah, so I told my wife, get me a handkerchief. Und ich habe meiner Frau gesagt, gib mir irgendein Tuch. She goes to the drawer, just pulls out a handkerchief. Und sie geht zur Tür, holt einfach so ein Tuch. Here they come. Here they, ja. Yeah, and here's what happened. Und das ist passiert. I'm driving out to Nanette's. My wife's sitting beside me. Ich bin zu dieser Dame gefahren und meine Frau saß neben mir. I said, Lord. Und ich habe gesagt, Herr. I pray your anointing will get into this piece of fabric. Ich bete, dass deine Salbung in dieses Tuch geht. I gave it to my wife and it's so hot you couldn't hardly hold it. Und ich habe es meiner Frau gegeben und es war so heiß, sie konnte es gar nicht halten. I drive it out there, give it to the lady. Ich bin dann hingefahren, habe es zu der Dame gegeben. She, the handkerchief and her daughter get on a plane. Sie geht mit diesem Tuch und mit ihrer Tochter ins Flugzeug Burbank, California. Und sie sind nach Kalifornien geflogen. They go to the emergency ward where her brother's supposed to be dead on a life support system. Gehen zu dieser Notstation, Intensivstation. Yeah. So here's what happened. Und das ist passiert. They put the handkerchief across their brother. He's on a machine. Sie haben the machine Tuch goes crazy. Sie haben das Tuch auf ihren Bruder aufgelegt und der war an die Maschine angeschlossen und die Maschinen sind ganz durchgedreht. So the doctors put Nanette and her daughter out. Und dann haben die Ärzte die Schwester und ihre Tochter erstmal rausgeworfen. You can come back tomorrow. Und haben gesagt, ja, ihr könnt morgen wiederkommen. They come back the next day at visiting hours. Und sie kommen am nächsten Tag wieder zu den Besuchszeiten. There her brother is sitting up on the side of the bed watching Billy Graham had been healed and saved. Und dann sitzt der Bruder da aufrecht da, schaut Billy Graham und wurde geheilt und auch errettet. Keep running after God. That's good. All right. Okay. All right. Okay. Watch this. We ought to just mess around with these pieces of cloth for a while. Wir müssen jetzt ein bisschen mit diesen Tüchern. You want to? Yeah. All right. Okay. What you gonna do with this? Was wirst du damit machen? Okay, good. Für meine Kinder und Enkelkinder. Okay, good. Train them up and okay. Now I'm going to pitch this to you. There probably needs to be somebody behind her because I'm pitch this to you. Also ich werde es dir zuwerfen. Da sollte jemand jetzt hinter ihr stehen. You ready? Here, Lord, okay. We thank you for your anointing. Here. Wir danken dir für deine Salbung. Yeah, yeah. Just breathe it in. Just. Atme es ein. Yeah. Now you sneak it on them, okay? Und du legst es ihnen auf, heimlich. Okay, there you go. See, that's him you feel. Das ist you feel den you're flying fühlst. Around. I know, that's what she's up soaring around, but that's the anointing. Es ist, fühlt sich an wie schweben, aber das ist die Salbung da drauf. Die bringt dich in höhere Orte. Look at that. Schaut euch das an. That's good. Hello. Yeah. He's ready to go. Sign me up for the missionary team. That's what he's thinking. Good. All right. Okay. Here's what we ought to do. Also, das werden wir jetzt machen. You've worked real hard this week. Du hast diese Woche sehr hart gearbeitet. Can I wave my hand by you? Okay. Kann ich dir die Hand auflegen? I won't push on you or nothing. Okay? Ich werde auch nicht drücken. I just gently wave my hand. Ich wähle nur mit meiner Hand. Isn't that fun? Ist das nicht lustig? Yeah. He'll carry you anywhere you want to go right now. Er wird dich überall bringen, wo du willst. He'll catch you up in the heavenlies. Er wird dich in den Himmel abfangen. Du wirst laufen und nicht schwach werden. She's worked hard, you know. Weil sie hat wirklich hart gearbeitet. Here, I'm going to breathe on your hand and we'll put this on your head, okay? Ich werde deine Hände auf deine Hände atmen und es auf deinen Kopf. Good. See there? She goes, I'll take it. It won't hurt you. Look out there, co-worker. Here, it said in the Bible he breathed upon them. In der Bibel heißt es, hat auf sie geatmet. I'll give you a headbutt. You ready? It's good for you. See there? I know. Come here. Come here. Yeah. Breathe him in. Go. Just breathe in. Go. Atme ein. Isn't that good? Ist das nicht gut? It's going to be okay. Es wird alles gut. Yeah. Say this word with me. More. Sag dieses Wort mit mir. Mehr. More. Mehr. Lord, give her more. Herr, gib ihr mehr. That's right. Now just hang on till he'll hear you crying. He'll give you more. Okay. Wenn dich rufen hat, wird dir mehr geben. That's right. Okay. Good. God bless her. Yeah. Segne sie. It's the easiest thing in the world to get anointed. Es ist das einfachste in der Welt. Get hungry and just say God. Werd einfach hungrig. Everything you're giving. Und sag Gott, ich will alles, was du mir gibst. You want everything? What's going to happen to you? You're going to get three dreams in succession. Ich glaube, du wirst drei aufeinanderfolgende Träume bekommen. Hello. How you doing? Wie geht's dir? What's your name? Wie heißt du? That's right. I got a friend that can tell them their name. I said if they don't know their name, you're probably not going to. Ich habe einen Freund, der kann Leuten die Namen sehen. Ja, segne ihn. What do you do? Was machst du? A nurse? Ja. Okay, come here. Komm her. It's a ministry, don't you think? Es ist ein Dienst. Legt den Kranken die Hände auf und sie werden gesund werden. Das ist unser Dienst. Ich habe einige Geschichten über Krankenpfleger. Herr, ich möchte dir danken. Ich danke dir, dass du ihn segnest mit Heilung in seinen Händen. Das ist gut. Ich mag es einfach, umherzuschreiten. Wir könnten hier einen großen Verkauf machen. What do you do? I do everything. Do you everything? Yes. Well, he could take a vacation then if you know. You're doing everything? Ja, wenn du alles. Yeah, that's good. We need to do all he asks us to do. Wir müssen alles tun, was er uns bittet zu tun. Whatever your hands find to do, do it with your whole heart. Und die Bibel sagt, alles, was eure Hände zu tun finden, tue, mach es mit deinem ganzen Herzen. Good. He'll bless your heart if you'll just put your whole heart into what he's asking you to do. Er wird dein Herz segnen, wenn du dein ganzes Herz in das setzt, was du tust. Yeah. Say this word. Yes. Sag ja. Yeah, that'll work. Ja, das wird funktionieren. We'll see. That's right. Ja, das ist richtig. You ready to dance yet? Bist du bereit zu tanzen? Da wird die Zeit kommen, wo du aufspringen wirst und zu tanzen. Ich meine das ernst. Wenn du aufwachen wirst und deine Zehen führen wirst, das nächste, was du weißt, ist, dass du in deinem Haus tanzen wirst. Dieser Rollstuhl ist nicht deine Bestimmung. That's right. That's exactly right. That beautiful hair. I like this guy here. Come here. Look you there. Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war. That's Psalms 144. It's for guitar players. Also das ist Psalm 144. Your hands to war and your fingers to fight. Das ist auch für Gitarrenspieler. Yeah, you're going to be drunk for a few days. You're driving. Du wirst betrunken sein für ein paar Tage. Also. Whack him real good, God. Mess him up for a while. Look out now. What do you think? It's going to be okay, don't you think? Okay. It's going to be all right. Yes, it is. It really is. You get a verse. It's Philippians 1:6. Being confident of this very thing, he that started something good is going to continue. Philippa 1:6. Der ein gutes Werk mit dir begonnen hat, wird es auch vollenden. That's good. Here. Put that on your head, see? Then you can't blame anybody but yourself. Yeah, see what I mean? Yeah. Hi. What's your name? Wie heißt du? What? Matilda, did they bring it a song about you? Okay. Gibt's ein Lied über dich? Matilda, what do, Matilda? Was machst du? Oh, that guy was a nurse. Er war auch. My wife, when she got pregnant, she had an army nurse. Also als meine Frau when schwanger she, war, hatte sie eine Militärkrankenschwester. Like yeah, she was a tough old gal. Also sie war sehr tough. Yeah, you're pretty tough, but you got a tender heart. Du hast ein sanftes Herz. You're going to see some kinfolk saved, some people in your family. Du wirst einige in deiner Familie errettet werden. God, and they're going to come and they're going to ask you the secrets of how to live a Christian life. Und sie werden dich nach den Geheimnissen fragen, das christliche Leben zu leben. Every person that asks you the hope that's within you, okay? Yeah, I can feel that. You could take a dirt nap here if you're not careful. Yeah, she said that's what I've been praying for years. Go figure. Dafür hat sie schon seit Jahren gebetet. That's good. How tall are you? Wie groß bist du? 93. Good. 5. Yeah. Well, good. All right. Okay. It says on the day of Pentecost. Es heißt am Tag von Pfingsten. The disciples were accused of being what? Da wurden die Jünger angeklagt. Drunk. Oder wurden angeklagt, dass sie betrunken sind. That's what they were accused of. Und watch das. This. You ready? Here, open those bist du bereit? Up. It's too late for that. Here. Yeah, I can feel that. See there, and you can do that at the house. Du kannst das auch zu Hause tun. Yeah, can I wave my hand by you? Kann ich meine Hand vor dir wieder? Here. See there. Siehst du das? See, that's fun, isn't it? Yeah, you don't have to snort nothing. You don't have to shoot nothing. Just get into his presence. Du musst einfach in seine Gegenwart gehen. Is what? Seine Gegenwart ist. In seine Gegenwart ist voll Fülle an Freude. Pleasure is forevermore. There. I like that. I'm serious. Das gefällt mir. Watch her, she'll be dancing. Ich bin meins ernst, du wirst tanzen. Yeah. I'm going to turn something just as sure. Ich möchte irgendwas drehen hier. I want to test the. Hello. How you doing? Wie geht's dir? Can I hug you? Darf ich dich umarmen? Can I hug? Yeah, I think you're wonderful. I think you're very, very intelligent. Ich glaube, du bist sehr intelligent. Very smart. I don't know who sehr she got it from, but ich weiß nicht, von wem sie es hat. She's very, very smart. Sehr, sehr, sehr schlau. God's going to bless her and watch over. Und okay? Gott wird sie segnen und here's your verse for her. You ready? Hier ist ein Vers für euch. Psalm 112, verse 2. Psalm 112, Vers 2. Vers 2. Says the offspring of the upright will be mighty in the earth. Die Nachkommen der Gerechten werden mächtig auf der Welt sein. Advance swiftly and take charge. Und die, yeah, isn't that good? Ist das so nicht you'll gut? Be running the show one day. Yeah. Also du wirst irgendwann das Sagen haben hier. They'll advance quickly and take charge. He says you can if you want to. Und der Herr sagt, du kannst, wenn du es willst. Says when a person's ways please the Lord, he'll give them the desires of their heart. Es heißt, wenn die Wege einer Person den Herrn gefallen, dann gibt er ihnen die Wünsche ihres Herzens. So you can if you want to. Also du kannst es, wenn du es willst. Here's y'all a verse. You ready? Hier ist this noch ein will Vers, be a history verse for this church. Psalms 84:11. Das ist ein Vers für die Gemeinde. Psalm 84. He will be a sun and a shield to us. No good thing will he withhold from those that are walking upright. He will give us present day favor, future glory, honor, splendor and heavenly bliss. Psalms 84:11. Also Psalm 84 Vers 11. So, that's right. Present day favor. Present day favor. Gegenwärtiger Segen, Gunst. Good. There it is. And then it says he will give us present day favor, future glory, honor, splendor and heavenly bliss. Und zukünftige Ehre, herrlich Pracht und have you noticed it always goes upscale? Habt ihr gemerkt, es steigert sich immer weiter? I like that, don't you? Ich mag das, ihr nicht? Present day favor. Also gegenwärtige the favor Gunst, of the Lord. Die Gunst des Herrn. You study everybody in the Bible, those that catapult above their peers are those that have the favor of God. Wenn du jeden in der Bibel studierst, die nach oben katapultiert hatten, die hatten Gunst Gottes. The most repeated statement mentioned about favor is if I have found favor in your sight. Also so favor is something we look for. Also was man immer wieder in der Bibel, was man immer wieder in der Bibel findet, ist, wenn ich Gunst gefunden habe in deinen Augen. 30. Yeah. That's priesthood years. That's okay. We got to pray. Shannon, you want to come help me pray over this? Also kannst du mir helfen? That's quite a laundry bag. Das ist ein großer Wäschesack. Yeah. Wäschekorb. You could put a small elephant in that thing. Du könntest da was kleine, einen kleinen Elf rein. Now here's what we're going to do. We're going to believe that God's going to put anointing in every one of these fabrics for His glory to do the supernatural. Und wir werden, okay? werden Glauben haben, dass Gott diese Dinge benutzen kann, um sie zu seiner Herrlichkeit zu benutzen. I wouldn't put on any of these garments if you're going to walk out into sin. It'll be deadly. Ich würde keine dieser Dinge anziehen, wenn du danach in Sünde wandeln willst, weil das kann tödlich sein. So, but I would wear it if I'm going to do ministry, if I'm going to lay hands on the sick, I'd wear this the garments. Aber wenn du einfach im Dienst bist, wenn du es auf die Kranken auflegst, if you think, well, I'm going to stop by the bar and have a shot. Aber wenn du sagst, oh, ich gehe jetzt noch in die Kneipe und trinke ein bisschen was, dann lass es lieber zu Hause. That's right. Ja. God says a double-minded person is what? Unstable in all their ways. Und es heißt, right. Are you driving us home? You know, we can't mess her up too bad if we, you know, because we don't know the way back to the hotel. They're walking. All right. What do you do? Did I ask you that? Was tust du? Habe ich schon gefragt. Yeah, but that's not what you do. What well, I'm a business consulting. What? Consultant. Contractor. Business consulting. Okay. What kind of business are you contracting? Welche Geschäfte tust du da beraten? I've known guys are hitmen, you know. They had a business. They got paid to shoot people. Digital, IT, Google. Okay, Google and all that stuff. I was just with some people that do that animation for Disney. Ich war jetzt gerade auch mit Leuten, die diese Animation für Disney machen. I've been talking to about straightening up their act. Und ich habe ihnen wirklich zugesprochen, dass sie da ein bisschen stretch your hands towards this fabric, okay? Also streckt eure Hände aus zu diesen kleinen Lord Jesus, you are the same yesterday, today, Herr Jesus, and forever. Du bist dasselbe gestern, you know, heute und every person has put a piece of garment in this. Jeder, der ein kleines Lord, Stück hineingesetzt hat, thank you that they are going to receive an anointing. Und wir danken dir, dass sie eine Salbung empfangen, dass die Wunder passieren, Zeichen und Wunder passieren. We want you, Lord Jesus, to get glory. Und wir wollen, dass du die Herrlichkeit bekommst. Walk and blind see, the lame wir wollen, die, dass die Lahmen gehen, dass die Blinden sehen, Lord, the lost born again is saved. Dass die Verlorenen so, wiedergeboren werden. We release anointing into this fabric for your glory. Wir setzen die Salbung frei in diese Tücher. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Good. You can feel this. You understand? That's good. You don't feel how hot that is? Put your hand out there. On this blue one. The blue one. Okay. Yeah. It was real hot. Felt like you'd been ironing. Also, wirklich heiß das Tuch. I like this guy. He's gonna be okay. Ich mag ihn. He ain't seen nothing yet. Er hat noch gar nichts gesehen. Let's make a little round through here. You want to? Machen wir noch eine kleine Runde. Okay. Uh-huh. Yeah. Just breathe him in. Go. Atme ihn einfach ein. Yeah. See, part of the Holy Spirit is breath. Ein Teil vom Heiligen Geist ist sein Atem. Pumata, the breath here. Der Atem. Good. Here. You can trust a guy like me. Du kannst mir vertrauen. She's clawing like a drowning cat. Sie wehrt sich ein bisschen. There you go. I like these guys here. Ich mag euch. Yeah. God bless you. Gott segne dich. Yeah. Yeah. He can do anything with excellence he puts his heart to do. Er kann alles mit Exzellenz tun, okay. Auf was er sein Herz setzt. Now you, I don't know about yet. Von no. Dir, über dich weiß ich noch nicht. Can I help you here just a moment? Gib mir hier einen Moment. Okay, here we go. I'm going to tie the strongest knot known to man. Ich mache hier den stärksten Knoten. And any way you pull it, it gets more secure. Und auf jede Weise, wie du ihn an ihm ziehst, wird er nur stärker. Und Gott bindet lose Enden in deinem Leben zusammen. Das ist, was er tut. Das war jetzt sehr poetisch. Was möchtest du? Was möchte ich? Jesus immer mehr kennenlernen. I want to get to know Jesus better. The Bible said we have not because we ask not. Und die Bibel sagt, wir haben nicht, weil wir nicht drum bitten. We made known to the Lord. So you want to know it better? Mach deine Anfragen bekannt zum Herrn. Can I breathe in your ear? Kann ich in dein Ohr atmen? Here. Good. Good. Now you'll be able to hear him. John 10:3 will be a living reality for you. Du wirst jetzt in der Lage sein zu hören, und Johannes 10:3 wird eine Realität für dich sein. Look out. What do you do? Was machst du? Retired. Everybody's quitting doing something. Well, you've got to do something. Jeder hört auf, etwas zu machen. Aber was machst du jetzt? I received the Holy Spirit here. What you need to do is spend time telling other people what you know about God. Was du tun musst, ist anderen Leuten zeigen, wie man Zeit mit dem Herrn verbringt. That's really good. Das ist wirklich gut. It said, be ready to give an answer to every person that asks you the hope that's within you. Yeah. Okay, we got to go. What you want? Was willst du? Son-in-law's father is very ill. Der Vater von meinem Schwiegersohn ist sehr krank. Hydrocephalus and is dement, suffering from dementia. Er hat Demenz. And my cousin in Canada is suffering from cancer of the prostate, degree 4. Mein Cousin in Kanada hat Prostatakrebs. Ich bin ein paar Wochen in Kanada. Yeah. Well, let's pray for healing for him, okay? Lass uns für Heilung für ihn beten. Lord, you've heard the request this man has made. Herr, du hast gehört, was er für eine Anfrage gestellt hat. Lord, he's got relatives that are sick. Er hat Verwandte, die krank sind. Und du bist der Heiler, Herr Jesus. Und du hast gesagt, wenn zwei übereinkommen in einer Sache, dann werden sie es empfangen. Und ich komme mit ihm überein in Heilung. In Jesu Namen. Amen. Amen. Good. God bless you. Gott segne dich. See, I like that he didn't ask anything for himself. He was asking for the other. Er hat nichts für sich gefragt, sondern er hat nach anderen gefragt. Look at this guy. He goes, well, it won't happen to me. Well, we'll see. Er denkt, es wird ihn nicht treffen. You're going to see it yourself. Du wirst es sehen. You're going to see it. God's going to really move on you. Gott wird sich bei dir bewegen. Was machst du? Master of Business Administration. I work for a U.S. company. Arbeitet für eine US-Firma. Some are crooked as a snake, but anyway, God will protect you. Gott wird dich schützen. But you've got a gnawing hunger in you about something. Du hast einen Hunger, der in dir zehrt. Here's what I want to tell you. Okay? Und das will ich dir sagen. Look at me now. Don't let the pains of the past keep you from embracing the victories of the future. Lass nicht die Schmerzen der Vergangenheit dich davor abhalten, den Sieg der Zukunft zu verpassen. Stop you from embracing the future. Okay? That'll be good. And then see, you don't have to go to therapist or nothing. Just du musst nicht zur Therapie oder irgendwas tun. Du musst einfach auf ihn hören. Einfach auf Bobby right. Hören. Bobby told me, you know. And you can trust a guy like me, you know. Und du kannst mir vertrauen. I used to knock horses out for a living. Ich habe Pferde in Ohnmacht geschlagen für ein Lebensmittel. I just told him I used to knock out horses for a living. They'd put you in the pen for that now, but anyway. Yes, that's good. He says to tell you, yes, you can. Er sagt okay? dir, ja, du kannst es. Yes, you can. Ja, du kannst es. You can. Good. See, he's all around you right now. Okay. Er ist um dich That's herum, überall. Das ist die Gegenwart, die du jetzt spürst. One thing he's going to do is refresh you, just eine Sache, die er macht, ist, er erfrischt dich. The presence of the Lord. Die Gegenwart des Herrn. She's really sweet. Sie ist echt süß. What you got here? Was hast du hier? You could have a raccoon in there or something. Könntest du ein Eichhörnchen oder sowas drin haben. God bless you. Good, good. Yeah. He said, "Just tell him what you want." Okay? Er sagt, sag ihm einfach, was du willst. Okay. I'll give you all a secret if you want it. Ich gebe euch ein Geheimnis, wenn ihr es wollt. The Bible says. Die Bibel sagt. If you receive a prophet in the name of a prophet. Wenn ihr einen Propheten im Namen eines Propheten empfangt. You get a prophet's reward. Werdet ihr den Lohn eines Propheten empfangen. All right. Okay. What is a prophet's reward? Was ist der Lohn eines Propheten? Here it is. You ready? Hier ist es. Seid the ihr bereit? The deepest desire of your heart granted to you by the power of God. Das tiefste Verlangen eures Herzens wird euch gegeben von Gott. Isn't that cool? Das ist ein prophetisches Wort. Where's that at? The Shunammite woman. Wo findet ihr das bei der Shunammitischen Frau? This is a mighty man of God that continues to pass by our house. Let's make a little room for him. It's in the Bible. Also das ist in der Bibel. I work for Jesus. Do you? That's a good das thing. Machst du, he pays arbeite, good dividends. Ich arbeite für Jesus. Er bezahlt you, you gut, get oder? Some of it here and most of it there. The best thing you can ever do is listen to him when he says, "Well done, thou good and faithful servant." The worst treason any minister can do. Den größten Verrat, den ein Diener tun kann. Den größten Verrat. Is to take the gifts God has given you to win people to Him. And use that gift to win people to yourself. Ist die Gabe, die Gott dir gegeben hat, Leute für ihn zu gewinnen, zu benutzen, um sie für dich zu gewinnen. Well, I trade the stock market. I'm just starting though. Also, I started Tuesday. Did you? Er handelt you need to ask God, because He could give you wisdom about it. Und du musst da Gott fragen, weil er kann dir Weisheit geben. He said I'd be employed. I said with who? And he said with me. And so. Listen to him. Make sure it's him, and then listen to him. Also, stell sicher, dass es ist, und dann hör auf ihn. Most of us come up with some plot and plan, then beg God to get in on it. Viele kommen einfach mit irgendeinem Plan und sagen, fragen dann Gott, ob er da mitmachen kann. That doesn't work very well. Das funktioniert aber nicht. Yeah. I like this guy. What do you do? Was machst du? What? Ich arbeite für dich. He works. He works for. You work for what? For here he works as an usher. Oh, an usher? Well, good. That way I like a front seat and I like some sparkling water. Ich würde gern ganz vorne sitzen und ein bisschen Wasser. Yeah. Piece of pie? No, I don't. God bless ich mache nur Witze. Gott segne dich. The Bible said I'd rather be a doorkeeper in the house of God than a servant of the world. Der Herr sagt, es ist besser, ein Türsteher zu sein im Haus Gottes als ganz vorne. God bless you. Gott segne dich. Who's that right there? Hello. Er heißt Elia. Look at you. Aren't you something? Ist er nicht etwas? Yes, I am. Sag ja, ich bin. You hadn't seen nothing yet. Du hast noch gar nichts gesehen. They're a gift from God, aren't they? Die sind ein Geschenk Gottes, Here's your nicht? Verse. Psalms 44:3-4. Psalm 44, 3 und 4. I will pour water upon him that is thirsty, floods upon dry ground. I will pour my spirit on your descendants, and they will spring up like willows by a fertile river. Okay? So you're hungry for God, your children Seid ihr hungrig nach Gott? Say that's right. Ja, das. Yeah, that's right. Say, now don't mess with me much. You're wonderful. Du bist wunderbar. Good. Yeah. See? Yeah. I think you're pretty cool. Ich finde dich echt cool. Ich muss aber auch nicht seine Windeln wechseln. What are you doing? You doing okay? Geht's dir gut? Say I am. Sag ich bin. One day these fingers will play a flute and a piano. Eines Tages werden seine Finger eine Flöte und auch ein Klavier spielen. One day she'll play piano and a flute. Ein Klavier und eine Flöte. Well, we got to get out here. It's getting late. And, ich glaube, es wird langsam spät. It's going to be okay, don't you think? Es wird alles gut werden. Glaubst du nicht? You think it's going to be okay? Glaubst du, dass alles gut wird? He that hath begun a good work in you will continue it until the day of Christ Jesus. Der, der ein gutes Werk in dir angefangen hat, wird es vollenden bis zum. That's a verse in the Bible. Das ist in der Bibel. What do you, can I breathe on your head? Why, sure, Bob. Kann ich auf deinen Kopf atmen? Ja. See there, don't let her fall. And there she's out of the aisles. Look out, the chairs are not sufficient. We'll have to be more careful. No, you could take a fall. Du kannst es vertragen, hinzufallen. Yeah, that's right. That's okay. Say more. Sag mehr. More. That's, we like more, but see, more is wonderful. Mehr ist immer gut. We better get out here, hadn't we? Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns auf den Weg machen. Good. What do you want to do? Was möchtest du tun? With the service, you know, mit diesem Gottesdienst jetzt. Nicht viel. He says, yeah, here, catch this. You ready? Fang das. Watch bist du bereit? The chairs now. If you're going to fall, fall that away. Don't come also down. Also wenn here. Du fällst, dann fall nach hinten. Okay. Okay. Okay. Of course. Here we go. Here. Hier kommt es. Yeah. See there? You can feel that. Kannst das spüren? It says he filled the whole room where they were sitting. Es heißt, er hat den ganzen Raum gefüllt, wo sie saßen. Well, you gotta go now. Jetzt müssen wir langsam gehen. Okay? Yeah. Dein Kopf geht jetzt gut? Yeah. Well, we're gonna get out of here in a minute. He goes, I don't believe it. You've said that two or three times. Jetzt sagen sie, ja, well, ich glaube nicht. Das hat er schon mehrmals gesagt. There's a, you've got a gift on you and you don't even recognize it yet. And the gift is hunger. Du hast eine Gabe auf dir und du erkennst sie noch gar nicht und die Gabe ist Hunger. He's given you spiritual hunger. Er gibt dir geistlichen Hunger. You'll never be satisfied with anything but him. Du wirst nie zufriedengestellt sein mit etwas anderem als ihm. Save you a lot of problems. Und das wird dir einige Probleme throw it all ersparen. In with him, okay? Ja. That's what you're looking for. He's hungry. Er ist hungrig. Looking, searching. Look here, looks like a lineup in the police station. Das sieht aus, als würden die hier wie Gefangene stehen an der Polizeistation. No, it doesn't. I've been in a few of them, you know. Yeah. Well, I done prayed for him and her. Say, Lord. Sag her. Yeah. Here I am. Hier bin ich. Do anything you want to do. Tu was auch immer du willst. To be honest with you, you've been in charge for so long you think you're in charge, but you're not. Ich glaube, das war, du warst so lange, hattest du das Sagen, dass du dachtest, du hast das Sagen, aber das stimmt gar nicht. That's true. Das ist die Wahrheit. And he's going to show you how dependent you really are on him. Okay? Und der Herr wird dir zeigen, wie abhängig du wirklich von ihm bist. I see you trying to put a puzzle together. Ich habe gesehen, wie du so versucht hast, einen Puzzle zusammenzusetzen. You just about got it all together, and then here's what the Lord does: just shakes it down. Und du hattest es fast zusammen, und dann hat der Herr das wie wieder zusammengeworfen. You'll never get this puzzle together till he operates your hands. Und du wirst das Puzzle nie lösen können, bis er deine Hände führen darf. What do you do? Was machst du? Ich bin Informatiker, Webentwickler. He is software developer. Software Programmer. Okay. Oh, everybody's into technical stuff. Also jeder macht hier irgendwas Technisches. I'm afraid I'm going to launch the shuttle with my phone. You know. Und ich habe schon Angst, dass ich mit meinem Telefon irgendwelche Raketen starte. God bless you. Gott segne dich. Yeah. You okay? Geht's dir gut? You're better than you think. Yeah. That's right. Hey, yeah, I like that. See, he'll shake you up. Er wird dich zum Schütteln bringen. God bless you. Thank you. Just segne dich. Running after him, okay? Yeah. Renn einfach ihm hinterher. Don't let opposition stop you. Lass dich nicht von Dingen, die gegen dich kommen, aufhalten. You know, he's got a gift. He's a bit stubborn. Er hat eine Gabe, er ist ein bisschen stur. It's a good aber es ist eine gute Sturheit. Du lässt dich nicht davon abbringen, wo du dran bist. There's another word than stubborn, but Texas. Can I see that scarf, please? Kann ich den Schal mal sehen? That, yes. Yeah. All righty. All righty. Okay. I could tell you, somebody back in your ancestor part messed with witchcraft. Einer in deiner, von deinen Vorfahren hat irgendwie mit Hexerei zu tun gehabt. And we're not going to have any of that affecting you. Okay? Und wir stellen sicher, dass nichts davon dich betreffen wird. Okay. The Bible said the God of peace will crush Satan under your feet. Und die Bibel sagt, dass er den Satan unter deinen Füßen setzen wird. Lord, I want to thank you for your presence. Herr, ich möchte dir danken für deine Gegenwart. Your presence will surround this dear lady. Ich danke dir, dass deine Gegenwart diese Dame umgibt. Und dass alles, was dunkel und gefährlich ist, einfach weggedrückt wird. Bask in your presence. Und dass deine Gegenwart in Jesus' name. In Jesu Namen. Can I put this right on your chin? Kann ich das auf dein Kinn setzen? Okay. Good. That'll be good. Das wird gut. Okay. It'll add life. It'll add years to your life. To be es wird dir frank. Noch viele Jahre zu leben geben. Well, we got to get out here. Let's go this way. You want to? Jetzt machen wir drehen wir um. Yeah, we better get out here. It's getting late. Es wird spät. I've got to go to bed. No. Go to bed. You know, guy my age ought not to be up this late. Nah. Yeah, that's right. Okay. Well, what do you think? Look like an advertisement for skinny jeans. You see? Denkst du, er macht nicht gute Werbung für so skinny jeans? He's putting a move on us. What do you do? Was machst du? I'm also working in the IT. Auch in IT. I don't even know what that is. Ich weiß eigentlich gar nicht, was das ist. That's right. But God will bless you, okay? Aber Gott wird dich segnen. He'll bless you. Somebody's going to come up and put these virtual reality goggles. They're going to take the Bible stories and put them on animation like the Avatar movie. Also and it'll be the greatest teaching tool the church has ever seen. Es wird jemanden geben, der wird diese IT. Bibelgeschichten auf solche virtuelle Brillen setzen und es wird ein guter Weg sein, um Leuten die Bibel beizubringen. That's true. There's a Mustang man. Look at him. Yeah, Mustang, yeah. Well, I've been watching cage fighting. Ich habe Käfigkämpfe mir angeschaut. I can put a rear naked choke on anybody in here. Ich kann jeden hier in so einen Schwitzkasten nehmen. Watch cage fighting. Schau dir auch Käfigkämpfe. A rear naked choke, you, it's like going to heaven, but you get to come back. You know. Sorry. A rear naked choke. You hadn't had one. Also ein. Here's the way it goes. It goes like this, and then. You choke off the air and the blood. And also und so funktioniert das. Also du drückst einem die Luft weg und das Blut. Yeah, see. Why study another chapter in the Bible when you can put a rear naked choke on somebody? Also wir müssen. I can do a spinning back fist or a high kick if you need it. I'm a lot faster than I look. Also ich bin viel schneller als ich manchmal aussehe. They pay people for cage fighting now. Die bezahlen Leute jetzt up, für Käfigkämpfe. Didn't get paid for it. Isn't that crazy? Ist das nicht verrückt? Okay, my wife says, don't talk about cage fighting. Meine Frau hat gesagt, ich soll nicht über Käfigkämpfe sprechen. They brought a cage fighter to the service. Sie haben mal einen MMA certified cage fighter to the service. Die haben mal einen MMA Käfigkämpfer in meinen Gottesdienst gebracht. And you know, here he is. Und wisst ihr, da war er. My wife is sitting on the front row. Und meine Frau saß ganz she vorne. Said, don't even think about it. Und sie hat gesagt, denk I nicht said, mal darüber nach. Okay, cage fighter, get yourself down here. Und ich habe gesagt, okay, Käfigkämpfer, komm hier vor. Here he came. Und hier kam er. He's about that tall. Er war so groß. He's half Spanish and half black, half also black. Er war halb zur Hälfte schwarz, zur Hälfte full blown Spanisch. MMA cage fighter. Und er war ein voller Käfigkämpfer. And so I said, you know, und so habe ich gesagt, ja, weißt I du, put a rear naked choke on you. Ich kann dich so in den Schwitzkasten nehmen. He looked at me like, what you been smoking? Und er hat mich angeschaut, ja, was hast denn du geraucht? But guess what? Aber weißt du was? All of a sudden, plötzlich, the whole crowd in the church started screaming, get him to take his shirt off! Hat die ganze Gemeinde geschrieben, sag ihm, er soll sein T-Shirt ausziehen. So this guy unbuttoned his shirt. Also er hat sein Hemd aufgemacht. Bible verse after Bible verse after Bible verse tattooed down the middle of his back. Er hatte einen Bibelvers nach dem anderen auf seinem Körper tätowiert. So I didn't get to put a rear naked choke on him. Also ich konnte ihn nicht in den Schwitzkasten nehmen. I walked him back to his seat. Ich habe ihn zurück zu seinem Platz gebracht. His little wife was about that tall, beautiful. Seine Frau war blonde-headed, so groß etwa, wunderschön, blonde Haare. When I got back there and was escorting the cage fighter to his seat. Also als ich ihn dann da zu seinem Platz zurückgebracht hatte, hat der Herr gesagt, ich habe ein Wort für seine Frau. Okay. Und ich habe gesagt, okay, was ist es? I have called him to preach. She's fighting him every step of the way because she wants him to continue to be a famous cage fighter. Er hat gesagt, ich habe ihn berufen zu predigen, aber sie kämpft dagegen, weil sie will, dass er weiter dieser berühmte Kämpfer ist. So I said, stand up. Und ich habe ihr gesagt, ja, steh auf. She stood up. Sie ist aufgestanden. I said, your husband has been called to preach. You're fighting him every step of the way, but God's going to override your stubbornness and call him anyway. Dein Mann ist zum Predigen berufen und du kämpfst da dagegen, aber Gott wird das da drüber gehen und er über deine Sturheit und er wird trotzdem predigen. She became a great friend after she got through being so mad, you know. Und sie wurde danach aber auch eine gute Freundin. Her husband and she and her husband followed me around for months. Coming to the conferences. Sie und ihr Mann sind mir danach auf allen möglichen Konferenzen gefolgt. Yeah. I grew up pretty wild. Ich bin ziemlich wild aufgewachsen. Me and my brother used to sit out in the yard and shoot cigarettes out of one another's mouth with a .22 rifle. My mama would come to the door, swing the door open and holler, "Hey, you boys, quit wasting them shells. They cost money." Mein Bruder und ich haben als Kinder uns mit Zigaretten gegenseitig beschossen. Ach so, wir haben gegenseitig die Zigaretten im Mund ausgeschossen. Mit Gewehren, ja. So sind wir aufgewachsen. Wir hatten keine Zurückhaltung. Wir waren immer in Problemen. But I hit him in the head with a hammer. Stuck the hammer in his head, just like that. My brother. Ich habe meinen Bruder mal mit dem Hammer geschlagen und er ist dann sogar so stecken geblieben. I'm not as docile as you think. Thought you could hide, but here you are. Yeah. Ah, da bist du. God bless you. Gott segne dich. All right, stand up. Steh mal auf. How old are you? Wie alt bist du? 18. Well, God bless you. What do you want to do with yourself? Was willst du tun? I want to become a professional soccer player. Ich möchte Fußballspieler werden. Good. Well, I want to pray for you, okay? Ich werde für dich beten. Lord Jesus, I pray that you will so surround this young man. He'll give his life totally to you. And Lord, use him in any occupation that you've chosen for him. And Lord, I pray that you will help him to shine bright all the days of his life. In Jesus' name, amen. Amen. You're going to shine bright for Du wirst hell scheinen. You won't have any kind of timidity about it all. You'll be bold as a lion, but gentle. Mutig sein wie ein Löwe. That's a good thing. Das ist eine gute Sache. Good. Yeah, good. Okay. What's your name? Wie heißt du? Christian. Christian. Oh boy, are you living up to your name? Lebst du deinen Namen? Don't. I like this guy there too. You know him? Ich mag ihn auch. Yeah, I've met him a little bit last night. So, what do you do, Christian? Was machst du? Developing a startup. Er macht ein Startup in der Technik-Gebiet. Jeder ist in irgendeinem Technologiebereich. Wo ist mein Telefon? Listen, I don't know anything about it, but that's a coming rage, isn't it? You know. Ich weiß nicht viel davon, aber das ist jetzt richtig im Kommen. Many years ago, I saw voices going down what looked like human hair. I said, Lord, what's that? He said, "Fiber optics." Ich habe mal gesehen, wie so Stimmen wie in so Fäden gesehen. Der hat gesagt, das sind so solche Fasern. Study to show yourself approved, okay? He said, "What have I got to do?" Good. Good. Yeah. So, what did you say? I said, "What is he going to do?" Was macht er wohl? Yeah, he's going to have a good time. Er wird eine gute Zeit haben. He'll end up with Jesus being his best friend. Er wird Jesus wird sein bester Freund sein. We're having a conversation about you, aren't we? Yeah. Your Jesus is going to become your best friend. Jesus honestly. Wird dein bester Freund werden. Yeah, honestly, you're going to find out that he'll never ever leave you or forsake you. Du wirst finden, dass er dich nie he'll verlassen get you through wird. And out of things that you've er wird dich durch und aus Dingen herausbringen. Well, all right, let's meander our way back. Lass uns wieder zurückgehen. Okay. Look at you. Yeah. You better watch it. She'll be driving home if you're not careful. Du musst aufpassen, sonst fährt sie nach Hause, wenn du nicht All right. Hello. Hallo. What's your name? Simone. Simone. Simon. Simon? Yeah. Okay. My name's Bobby. Manche nennen mich auch einfach Hey Du. How long you been without sight? Wie lange kannst du schon nicht sehen? Nach der Geburt. Since birth. Since birth. Well, I'll tell you what, I believe God says in the Bible, he calls the blind to see. In der Bibel heißt es, er bringt den Blinden, die Blinden zum Sehen. Okay? Okay. I'm gonna put my hand over your eyes, okay? Ich werde meine Hände auf deine Augen legen, okay? Lord Jesus, you're the same yesterday, this day. Herr Jesus, du bist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. You healed blind Bartimaeus. Du hast den blinden Bartimäus geheilt. You can certainly heal this dear lady here. Und du kannst auch diese Dame hier heilen. I thank you, Father. Ich danke dir, Vater, that you will give her eyesight. Dass du ihr Augenlicht geben wirst. She'll be able to see. Dass sie sehen wird. I saw spots, real bright spots jumping all over your eyes. Ich habe gesehen, wie helle Punkte über deine Augen geflogen sind. Okay. Okay. So good. Good. So I believe you'll end up seeing. Ich glaube, du wirst sehen. Good. Yeah, God bless you. Gott segne dich. Good. I did. I saw bright lights jumping around. Ich habe like so helle Lichter bei ihr rumfliegen sehen. In your eyes. In deinen Augen, ja. Good. Pretty soon you'll have to throw this thing away. Und den Stock musst du bald wegschmeißen. Yeah. Yeah. That's right. That's true. That's right. Yeah. How you doing? How old are you? Wie alt bist du? How old are you? Wie alt bist du? Nine. Nine. Good. Yeah. He said, knowing not nine. Knowing. Nine. Good. He'll play third base baseball one day. Okay. Er wird irgendwann mal Baseball spielen. Yeah. He will. Wird er. I don't know where he'll go to do it, but he'll play. Ich weiß nicht wo, aber. Come here. Steh auf. Let's take a trip. You want to? Lass mal eine Runde laufen. Wie heißt du? Jonathan. What? Jonathan. Jonathan. That's Jonathan. In the Bible. Das ist in der Bibel. Yeah. That's he came up with the dumbest battle plan I've ever read anywhere in the world. Er hatte den dümmsten Kriegsplan, den ich jemals gelesen hatte. The big army was up on the hill. Die Armee war auf dem Berg. Jonathan had an armor barrier. Und Jonathan hatte einen Waffenträger. One sword among them. Und ein Schwert. And there's thousands of soldiers up there armed to the teeth. Und da waren tausende Soldaten, die bis zur. This is in the Bible. Hochbewaffnet waren. Jonathan said to his armor bearer, und Jonathan hat zu seinem Waffenträger gesagt, ich habe einen Plan. What's the plan? Was ist der Plan? Here's what his plan was. Das war sein Plan. We're going to step out from under this ridge of rock. Wir werden aus von dem Stein hervorkriechen. We're going to look at that army up there, und wir werden auf diese Armee schauen. And we're going to say, hey, you! Und wir werden ihnen sagen, hey ihr! Hey, you! Hey ihr! If they say to us, wenn die uns sagen, come up here. We want to show you something. Wir kommen nach oben, wir wollen euch etwas zeigen. Said, und dann wissen wir, dass wir sie haben. Worst battle plan I've ever heard of my whole life. Der schlechteste Kampfplan, den ich je gehört habe. Thousands of fully armed soldiers on the mountaintop. Tausende bis zur Fülle bewaffneten Leute auf dem Berg. Sword and und Jonathan mit einem Schwert und seinem Waffenträger. We're going to go, hey you. Und wir werden gehen. Yeah, you. Hey ihr, ja ihr. And they, if they say, come up here. Und wenn die sagen, kommt hier hoch, dann wissen wir, dass wir sie haben. Now, here's what shocked me. Und das hat mich jetzt schockiert. I pray I'll find thousands of people like the armor bearer. Ich bete, dass ich tausende Leute wie den Waffenträger finde. Whatever God has put in your heart, I'm with you. Weil er hat gesagt, was auch immer Gott in dein Herz gesetzt hat, you ich bin mit dir. Let most pastors come up with a plan like that, the elders will be going, he's lost his mind. Weißt du, wenn ein Pastor mit so einer Idee aufkommen würde, bei den meisten Gemeinden würden die Ältesten sagen, oh, er hat den Verstand verloren. Jonathan and his armor bearer climbed up on their hands and knees up the rock wall, and got when they got up there, the enemy would just fall over, and Jonathan would go. Chum, chum. Und dann ist Jonathan da hochgegangen, geklettert bunch. Und als sie da oben waren, sind die Feinde einfach umgefallen und er hat einfach alle umgebracht. But if you study history, no army ever went to battle without a bugler. Without a what? A bugler, a trumpet blower. Also wenn du siehst, keine Armee ist je ohne einen Trompetenbläser zum Kampf gegangen. The Bible says the prophetic trumpets must make a sure sound. Und die Bibel sagt, die prophetischen Trompeten müssen einen Klang machen und er spielt Trompete. Yeah. How long you been playing? Wie lange spielst du schon? Yeah. 13 Jahre. I can't play nothing like that. Ich kann das nicht spielen. I'm a little jealous, honestly. Bin ein bisschen eifersüchtig. I wanted to play that clarinet. What was that thing the other guy had? Ich wollte das andere spielen, dieses Saxophon. I wanted to play it real bad, but ich wollte es spielen. I didn't want to be, you know, uncouth and get his, you know, get his reed wet. Isn't it a reed they call it, where you suck on or blow on? Ich wollte nicht an diesem Mundstück, das man da in den Mund nehmen muss, das wollte ich nicht. I think you're going to be all right. How old are you? Ich denke, dir wird's gut gehen. Wie alt bist du? 420. All right. Now, I want you to set your heart. Ich möchte das lernen. Praise the Lord. Ein Herz daran setzt, den Herrn zu preisen. Ich möchte, dass das dein Herz ist, oder dein Ziel ist, ihm zu wohl zu gefallen. Ich habe einen Vers in der Bibel gefunden. Es heißt, es ist Gott, der in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Denk da mal drüber nach. Wir als Kreatur können etwas tun, um dem Schöpfer Wohlgefallen zu bringen. Was auch immer das ist. Was immer das ist, das muss unser Hauptziel sein, um dem Vater Gott Wohlgefallen zu bringen. Und ich habe das in der Bibel gesucht. Was das ist. Und oh, shuddering, shivering little flock, don't be so timid. It is your father's good pleasure to give you the kingdom. Und heißt es, seid nicht schüchtern. Es ist dem Vater sein Gutes, in seinem Wohlgefallen euch sein Königreich zu geben. Nothing thrills him more than finding people he can give the kingdom to. Nichts mag er mehr als Leute zu finden, denen er sein Königreich geben kann. The Bible said the eyes of the Lord are roving to and fro throughout the whole place, looking for a people whose heart is upright. Said when he finds them, he'll fully support all they put their heart and their hands to do. Also er durchsucht die ganze Welt, um ein Volk zu finden, dessen Herz richtig ist. Und what's the last part? Come over here and blow this trumpet for us. Kannst du mit uns die Trompete spielen? Oh, it's got a something in here. Ah, das looks like a drone to me. Das sieht für mich wie eine Drohne aus. Yeah. Now this just anything that comes to your heart. Okay? Also irgendwas, was dir jetzt aufs Herz kommt. You want to hear some trumpet music? You ready? Möchtet ihr ein bisschen Trompeten hören? A one and a two. Eins, zwei. See, put you on the spot, didn't I? Uh-huh. Jetzt habe ich dich hier. Your heart feel happy here in that. You want to go? It's off to work. We go ha ho ha ho. Wir gehen. It's hard to be grumpy when you got music like that, isn't it? Bei so Musik ist es schwierig, grimmig zu sein. God don't like grumpy. Aber Gott mag es nicht grimmig. Rejoice in the Lord always. But anyway, freut euch im Herrn. I'll show you how music can change you remember Jaws? The movie Jaws. Erinnert ihr euch an den Film Der Weiße Hai? The shark. Mit diesem. And they played the music. Und die haben diese Musik gespielt. People was afraid to take a bath, afraid someone jump up out of the thing. Und die Leute hatten Angst, ein Bad zu nehmen, weil sie dachten, dass da der Hai rauskommt. Yeah, that's true. The music from Jaws. Okay. Diese weiße Hai-Musik. I'm through. We're going to have another service tomorrow, aren't we? Wir werden noch einen Gottesdienst haben morgen. Okay. Now, I'm going to ask God to do something for us all. Give us dreams tonight. Ich möchte, dreams in the heavenly realm. Dass wir Träume heute bekommen. Here's what he says in the Bible. Raum. I spoke to you and I spoke to you. Didn't think it was me. So I'll seal what I'm saying to you in a dream. Und in der Bibel heißt es, ich habe zu dir gesprochen, aber du hast nicht gemerkt, dass es ich bin, und deswegen werde ich zu dir in einem Traum sprechen. This is my good friend, Shannon Schreier. He's pastor. Stand up here just a second. Das ist mein guter Freund Shannon Schreier. He's pastor. He and his wife are some of our best friends in the whole world. Er und seine Frau sind unsere besten Freunde auf der Welt. Oh man, it's so good to be with you. Es ist so wunderbar, mit euch hier zu sein. We've been all over Europe, but this is our first trip into Germany for me. Also, wir waren überall in Europa, aber für mich ist das das erste Mal in Deutschland. Yeah. I found out one thing. Ich habe eine Sache rausgefunden. You all are crazy. Ihr seid alle ein bisschen verrückt. Yeah. Yeah. In a good way. Aber auf eine gute Weise. Yeah, there's a real sweet precious anointing of joy in this house. Da ist wirklich eine süße Salbung der Freude auf diesem Haus. Yeah. And these two carry an amazing anointing for that joy. Und diese beiden tragen eine starke Salbung für diese Freude. Yeah, they really are. There's a huge grace for it. So es war yeah. But it really is. I will say one thing. Ich möchte eine Sache sagen. Bobby has said it over and over again, but it's absolutely true. Bobby hat es schon mehrmals gesagt, aber es ist wirklich die Wahrheit. We are living in the greatest hour to ever be alive. Wir leben in der größten Stunde jemals, um am Leben zu sein. We are part of an end-time harvest right now that can't be stopped, honestly. Wir sind Teil einer Endzeiternte, die einfach nicht mehr gestoppt werden kann. So bless you all. Also seid gesegnet. All right. Okay. Hey, thank you. Danke. If you will, we've got some books for sale back there at the book table. If you buy a book, I'll sign your book and put you a verse in it, okay? Also, ich bin noch am Buchtisch und werde da, wenn ihr ein Buch kauft, werde ich euch auch einen Vers reinschreiben. Did they sell out of everything? Oh, sie sind schon ausverkauft. I think there's some back there. Eins ist, one is left. One left, oh my goodness. I'll sign it, you know. Also, das werde ich unterschreiben, ja. We've seen miracles happen at the book table. Und wir haben schon gesehen, wie Wunder am Büchertisch passiert ist. So, all right, well. I could, you know, if they said if they bought them, I'll sign them. I don't care, you know. Also, wenn sie gekauft haben, dann werde ich sie unterschreiben. And I'll write you something or draw you something on the inside of your book. Also, ich werde dir was schreiben oder auch was malen in das Buch rein. It'll have a prophetic meaning for you for the rest of your life. Wird eine prophetische Bedeutung für dein Leben haben. All right. Okay. There's some verses in the Bible you need to know about. Das sind nämlich ein paar Verse in der Bibel, die du kennen musst. One is the bed's too short. And the cover's too narrow to get any rest like this. Einer ist, dass das Bett ist zu klein und die Decke zu kurz, um noch zur Ruhe zu kommen. That would be like me trying to sleep on this pulpit and cover up with a handkerchief. Das ist wie wenn ich auf dem Pult schlafen würde und das wäre meine eine Decke, die. That's in the Bible. The bed's too short. The cover's too narrow. Das steht in der Bibel. Can't get any rest like that. Yeah. I know I ought to quit, but. I want to tell you. I've been wanting to tell this story the whole night, but ich wollte diese Geschichte schon die ganze Zeit erzählen. There was a young preacher, and he's just starting out. Es war ein junger Prediger, und er hat gerade erst angefangen. He was up on the pulpit, and he's young, frail. Er war jung und noch ein bisschen. He got all wound up one Sunday. He said, "And the Bible says," and a heckler was there, a mocker, a heckler guy, and the heckler goes, "I don't believe a word of that." Und er hat gesagt, ja, die Bibel sagt, und dann hat jemand dazwischen gerufen, ja, ich glaube kein Wort davon. So the little preacher just shook him up a bit. Und der Prediger war ein bisschen so zurückgeschüttelt. And und dann macht er weiter und sagt wieder, ja, und die Bibel sagt. Same thing, the heckler goes, I don't believe a word of that. Und dann ruft wieder jemand dazwischen, der gleiche Typ, und sagt, ich glaube kein times, Wort davon. Three und das times ist dreimal passiert. Finally the little preacher says to the heckler. Und auf einmal sagt er zu diesem Zwischenrufer, der Prediger, big old strong heckler, so ein alter, little starker frail preacher, Zwischenrufer und der kleine Prediger. He said to the heckler, sir, und er sagt zu ihm, ja, Herr, would you come down here? Würdest du nach vorne kommen? That's what the heckler wanted. Here he come. Und das wollte er. Also er kommt nach vorne. Swaggering right up to the preacher. Und er kommt direkt nach vorne. And the preacher said, und der Prediger sagt, sir, ja, if I can get you to believe one verse in the Bible, wenn ich dich dazu bringen kann, ein Vers in der Bibel zu glauben, will you believe the rest of them? Würdest du den Rest davon glauben? The heckler goes, well, yeah, I guess I would. Und der Zwischenrufer sagt, ja, ich denke, das würde ich. Said, come a little closer. Und dann sagt er, ja, komm ein bisschen näher. Come a little bit closer. Komm noch näher. The little preacher reached out with der kleine Prediger. And he grabbed him by the nose. Kam und hat ihn an seine Nase gedreht und hat die Nase in die und in die Richtung gedreht und hat es losgelassen, ist überall Blut rausgekommen. And the little preacher turned over there to Proverbs 30:33. As sure as the churning of the mill milk brings forth butter. The ringing of the nose brings forth blood. Und dann hat ihn zu den Sprüchen geführt, wo es heißt, ja, so sicher wie das Pressen der Milch Butter hervorbringt, bringt das Quetschen der Nase Blut hervor. Ja. See? There's all kind of stuff in the Bible you can use. Alles mögliche in der Bibel, das du benutzen kannst. Yeah. Anyway, we got to go. Aber wir müssen aufhören. Anything else? Irgendwas noch? Now, remember, y'all are going to have dreams. Erinnert euch, ihr werdet Träume haben. You'll have dreams tonight, and you're going to sleep. Ihr werdet Träume haben, wenn ihr heute Abend schlafen geht. You'll be talked to in the spirit, and so you'll be able to recount what the Spirit has said to you, okay? Der Geist wird zu euch sprechen und ihr werdet in der Lage sein, euch das merken, was er euch sagt. It'll be good. Es wird gut sein. The other night we broke, night terrors off of you and broke sleep disorders and stuff like that. Gestern haben wir auch schon Schlafstörungen und so von euch gebrochen. You've done good. Du hast gut gemacht. Yeah. Danke. Thank you. He said, "I'm not getting too close. I don't want another rear naked choke." You know. Yeah. All right. Okay. Well, God bless you, and we'll tell them what they need to do or where we need to go. We're going to take the offering. You know what the Bible says about that? Wisst ihr, was die Bibel über die Sammlung sagt? Give, and it'll be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over. Shall men give unto your bosom? Und es wird dir gegeben werden in einem guten Maß. I'm telling you, one of the greatest things in the whole world is giving to God. Eines der großartigsten Dinge auf der Welt ist es, Gott zu geben. Ist das nicht wahr? See? They're happy about it. Seht ihr, God loves a cheerful giver. Johannes sagt, Gott liebt einen fröhlichen Geber. So take the offering. Also, wir nehmen jetzt die Sammlung ein. Halleluja. Lass uns Bobby noch mal einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. That's so amazing, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Hallelujah. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Bobby wird im November 80, aber er ist fitter als mancher 20-Jährige. Mancher 20-Jährige wäre jetzt schon müde, aber... Der Bobby fängt gerade erst an. Halleluja. Preist den Herrn. Also, lass uns noch eine Sammlung einnehmen. Den Bibelvers hat der Bobby vorher schon vorausgenommen. Matthäus 10, Vers, warte mal, ich schaue mal gerade. Wow. Also definitiv haben wir einige unvergessliche Geschichten gehört. Halleluja. Matthäus 10, Vers 40. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, wird eines Gerechten Lohn empfangen. Halleluja. Ihr Lieben, wir wollen an diesem Wochenende, wollen wir wirklich empfangen von den Dienstgaben, die Gott uns gesendet hat. Heute Abend vom Propheten, dann vom Andreas, von dem Mantel des Heilungsevangelisten und einfach viele Funktionen, da können wir jetzt vieles aufzählen. Halleluja. Wir wollen empfangen an diesem Wochenende und deswegen wollen wir sie ehren. Ja. Und ich will wirklich, dass wir heute Abend wollen wir wirklich so eine Sammlung einnehmen, wirklich ein Opfer einnehmen, mit dem wir wirklich ehren wollen. Wir wollen sie wirklich ehren. Weißt du, die Sache ist die, beim Geben, manche denken, ja, ich gebe einfach immer dahin, wo ich Mangel sehe. Aber der Punkt ist der, es gibt einen Ort dafür, dahin zu geben, wo du Mangel siehst. Ja, es gibt das Wort zum Beispiel Sprüche, gibt es die Verheißung, wer einem Armen gibt, der leiht dem Herrn, der Herr wird ihm seine Wohltat vergelten. Aber es gibt auch einen Ort dafür, dass du irgendwo siehst, da ist die Fülle. Und gerade weil ich sehe, da ist die Fülle, gebe ich da hinein, weil ich das ehren will, was ich sehe, weil ich weiß, indem ich ehre, empfange ich wieder. Das ist das, was die Königin von Saba bei Salomo gemacht hat. Kennst du die Geschichte, 1. Könige 10? Ja? Die Königin von Saba kam zu Salomo und dann heißt es in der Bibel, und sie sah alles seine Weisheit und es gab nichts, was er ihr nicht beantworten konnte, keine Frage, die er ihr nicht beantworten konnte. Sie sah all die Weisheit und sie sah all den Reichtum und sie sah all die Herrlichkeit des Königs Salomo. Ja? Und und sie hat es bewundert. Und am Ende heißt es, als sie dann wegging, weißt du, was hat sie gemacht? Sie hat nicht etwa gesagt, okay, König Salomo, gib mir irgendwie ein bisschen was ab von deinem Reichtum. Nein, es heißt in 1. Könige 10, Vers 10, und sie gab dem König 120 Talente Gold und Balsamöle in sehr großer Menge und Edelsteine. Nie wieder kam so viel Balsamöl ins Land wie dieses, das die Königin von Saba dem König Salomo gab. Das ist interessant. Also Salomo war sowieso schon der reichste Mann der Welt. Aber die Königin von Saba hat ihm so viel Balsamöl gegeben, wie noch nie zuvor ins Land kam. Das heißt, sie hat ihn noch reicher gemacht. Jetzt sagst du, ja, was macht das für einen Sinn? Was macht das für einen Sinn, da jemand, der sowieso schon so gesegnet ist, ja, noch mehr zu geben? Ja, das ist die Bibel. Das macht extrem viel Sinn. Weil indem du gibst, ehrst du. Amen. Und indem du ehrst, empfängst du wieder. Die Königin von Saba hatte das verstanden. Die hatte verstanden, okay, der Salomo hat noch mehr als ich. Ja, die war auch gesegnet. Die war durchaus gesegnet, absolut. Die war auch sehr reich. Aber sie hat gesehen, der König Salomo hat noch mehr. Vor allen Dingen hat er Weisheit. Und somit hat sie gesagt, okay, ich werde mich hier nicht lumpen lassen, sondern ich will ehren, was ich gesehen habe, weil ich weiß, indem ich ehre, werde ich selber am meisten davon profitieren. Und deswegen möchte ich einfach, dass wir heute Abend wirklich ein Opfer einnehmen, wirklich der Ehre für unsere Sprecher auch, die uns dienen an diesem Wochenende. Und wirklich mit diesem Herzen sie zu ehren wollen wir geben. Okay? Seid ihr da dabei? Halleluja. Preist den Herrn. Wow, ich bin begeistert. Schon so spät am Abend und der Saal ist immer noch voll. Halleluja. Das ist ein gutes Zeichen. Halleluja. Preist den Herrn. Also, lasst uns die Diener Gottes ehren, fragt den Heiligen Geist, was kann ich tun, so wie diese Königin von Saba, was kann ich tun, um sie zu ehren? Und dann tust du das, entweder in bar, wenn wir jetzt die Eimer durchgeben, oder mit der Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl, kannst du ausfüllen, die eine Hälfte reintun, die andere mit nach Hause nehmen, dann überweisen. Wenn du über Livestream zuschaust, dann kannst du gegeben, gemäß dem, was eingeblendet wird, Überweisung, PayPal oder Kreditkarte, tu einfach das, was er dir zeigt. Und ich glaube, indem wir ehren, werden wir gesegnet sein. Halleluja. Preist den Herrn.